im Sturm. Der Podcast mit Gegenwind der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Krähen ist Piratenpodcast der Piratenpartei NRW. Heute als Moderator Bernd Pirat unterwegs mit ganz vielen, vielen Gästen. Zum einen haben wir da den Michael Levedak, Black Pirate, den Carsten Trojan, den Tom Jong und den Xtra-Tobi, die sich gleich nochmal ganz kurz selber vorstellen werden. Und wir wollen heute über die beiden Shops, die es mittlerweile in der Partei gibt, beziehungsweise im Aufbau sind. Würdet ihr euch erst bitte kurz vorstellen? Ich fange einfach an, wenn keiner was sagt. Also Tom Jong, Thomas Jongmanns, Pirat seit letztem Jahr und Beauftragter des Bundes für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Und in dem Rahmen kümmere ich mich unter anderem auch um Aufbau von einem Shop. Ja, Carsten Trojan, Gensek, Land NRW, seit 2009 dabei, AG Werbemittel, seit 2009, betreue aus dem Vorstand heraus das Thema UG/GmbH von NRW-Seite aus. Michael Levedak, auch seit 2009 Pirat aus NRW, auch immer Mitglied in der AG Werbemittel und soll verantwortlich den Penshop in NRW machen. Ja, Tobias Stefan alias Xtra-Tobi, auch bekannt als Mitmacher des Krähennests, aber heute als Gast dabei. Und da nehme ich dann gleich mal eben das Heft in die Hand. Meine Rolle bei dieser Bundesshop oder Fanshop NRW-Geschichte ist eigentlich nur ein wenig Transparenz zu schaffen. Ansonsten habe ich da keine Aktien drin. Und ich würde dann, wenn Bernd mir das Wort dafür erteilt, damit loslegen. Ja, machen wir gleich. Ich wollte nur kurz die Hintergründe erläutern. Und zwar, ich sag mal, richtig angefangen hat das am LPT in Nordrhein-Westfalen, das gesagt wurde, mach doch mal, weil da standen, ich sag mal, flapsig zwei, drei komische Leute auf der Bühne, haben vom Fanshop erzählt. Und dann hieß es, mach doch mal einen Podcast darüber, damit die Informationen rausgehen. Und haben uns ein bisschen damit beschäftigt. Haben dann festgestellt, dass das Ganze nicht unbedingt unumstritten ist. Und dann haben wir weiter festgestellt, dass es, ich sag mal, Parallelaktionen gibt, Bund NRW, und waren dann doch ein bisschen verwundert. Sind dann losgegangen, haben einen Podcast mit dem Michael Levedak zum NRW-Shop gemacht, wie es da so steht und so weiter und so fort. Kann man auch nachhören bei uns. Dann hatten wir aufgerufen, weil wir auch die andere Seite darstellen wollten, dass sich Leute melden können, die einen Podcast mit uns machen wollten, um Gegenfragen zu stellen. Da hatte sich dann auch jemand gemeldet, da hat es dann aber wohl noch ein klärendes Gespräch gegeben zwischen Vorstand NRW und dieser Person. Danach war dann ein Podcast nicht mehr erforderlich. Und nachdem Tobias das alles gehört, hat er gesagt, jetzt ich möchte das jetzt wissen, ich gehe jetzt mal los und frage die Leute mal, und hat sich da kundig gemacht. Was dann am Ende zu diesem Termin heute geführt hat, wo wir neben den Anwesenden auch noch verschiedene andere Leute eingeladen hatten, die leider nicht gekommen sind, wie die Swanhild, den Bernd Schlömer, und der Sebastian Erz hatte sich eigentlich auch angekündigt. Vielleicht tauchen sie im Laufe des Podcasts noch auf. Aber ich möchte jetzt gerne erstmal Tobias das Wort geben, damit er sagen kann, was er bei seinen, ich sag mal, Recherchen herausgefunden hat. Ja, also dazu gekommen bin ich eigentlich, weil ich selber ja auch Hörer unseres Podcasts bin. Bernd hat ja die Folge 61 gemacht, das ist auch ganz interessant vielleicht in dem Zusammenhang das zu hören, und habe festgestellt, dass in Nordrhein-Westfalen eigentlich kein Mensch Bescheid weiß, was passiert denn wirklich. Und erst durch den Podcast 61 habe ich erfahren, wie denn der Stand ist. Jetzt ist mein Wissensstand, und ich versuche das neutral rüberzubringen, das ist auch eine wichtige Aufgabe, die ich da habe, das neutral zu machen. Es geht mir also nicht darum zu sagen, dass jetzt NRW etwas besser macht als der Bund oder das Gegenteil festzustellen. Es geht schlichtweg darum, Fakten zu sammeln und transparent darzulegen, das ist unsere aller Aufgabe heute hier, was denn bisher passiert ist. Also meines Wissens nach ist es so gewesen, dass dem Land NRW vom Bund versprochen wurde, schon bereits seit 2,5 Jahren, dass es einen Fanshop, einen Bundesshop geben soll, in dem halt der Pirat seine Werbeartikel kaufen kann. NRW ist immer vertröstet worden, das hat also nie funktioniert. Der Carsten Trojan hat da unter anderem das Heft in der Hand, so dass man gesagt hat, zusammen mit dem Michael Levedak als dann Betreiber, ja, wir machen das. Und da kam dann die Frage auf der Gesellschaftsform. Und in dem Rahmen bin ich dann dazugekommen, habe das alles gehört und habe, man hat mir dann zugetragen, dass der Bund sehr verschlossen sei. Es gibt wohl einige Stellen im Wiki, wo durchaus das eine oder andere dazu steht. Es war aber tatsächlich sehr schwierig, irgendetwas in Erfahrung zu bringen. Was macht der Bund? Der Landesverband NRW hat auf mich dann einen sehr vergrätzten Eindruck gemacht, weil NRW mit offenen Karten spielt, alle Informationen preisgibt und der Bund schlussendlich nur noch mitgeteilt hat, jo, wir machen das selber, ihr braucht eigentlich gar nicht mehr. Und der NRW hat natürlich dann gesagt, hey, wir sind so lange, wir reden davon, so lange wollen das haben und jetzt machen wir es einfach, weil wir nicht daran glauben, dass es wirklich einen Shop geben soll. Jetzt hat Swanet ja wohl schon in ihrer Kandidaturrede angekündigt, dass sie sich mit dem Shop beschäftigen möchte. Insofern gab es da wohl tatsächlich Vorsätze, das umzusetzen und das ist ja auch sehr weit fortgeschritten. Wenn man den Thomas Jungmanns heute hier, der vielleicht ein bisschen mehr aus Bundessicht berichten kann, es ist NRW-lastig, was ich erzähle, weil ich natürlich viel mehr Informationen aus NRW logischerweise bekomme und das ist jetzt keine Absicht oder kein böser Wille. Meine Hoffnung war auch vor allem ein bisschen bessere Laune in die Sache reinzukriegen und das, die Hoffnung habe ich noch nicht aufgegeben, um zu erreichen, dass die beiden Betreiber der beiden Shops, und das ist eigentlich eine Entscheidung, die schon definitiv gefallen ist, wer die Vorstandssitzung gehört hat, der wird festgestellt haben, die Entscheidung ist insofern gefallen, als dass es einen Shop im Bund geben wird und auch einen Shop vom Land NRW. Und wenn die schlechte Laune nicht da ist und man sich dann doch wieder einigermaßen versteht, hätte das den Vorteil, dass die beiden Shops in welcher Form auch immer, das ist nicht meine Aufgabe, mir Gedanken zu machen, aber ich weiß, dass es sinnvoll wäre, wenn diese beiden Shops zusammenarbeiten und wenn es auch nur auf ganz kleiner Flamme ist. Denn eins steht fest, der Bundesvorstand und auch der Landesvorstand, den wird es in der Form in 5 Jahren nicht mehr geben. Und deswegen sind beide Vorstände natürlich angehalten, konstruktiv für die Piratenpartei zu arbeiten, weil natürlich die Beteiligten des der Vorstände wechseln werden, der Shop aber natürlich bleiben soll. So, jetzt geht es darum, so ein bisschen auch den Werdegang da ein bisschen aufzuklären, wo die Probleme eigentlich lagen, um dann zum Ende hin vielleicht mal festzustellen, deswegen möchte ich jetzt auch erstmal dann das Wort weitergeben, um dann vielleicht am Ende festzustellen, wie sieht's jetzt tatsächlich aus, wo liegen denn die Probleme? 2 Dinge muss ich dazu noch sagen. Ein Kernpunkt der Diskussion ist die Gesellschaftsform. NRW hat sich für eine UG bzw. GmbH entschieden, um das Risiko aus der Partei herauszuhalten. Da gibt es den wesentlichen Faktor der Körperschaftssteuer. Die Gefahr liegt da, dass wenn der Shop mehr als 17.000 Euro Jahresumsatz macht, der gesamte... Tobias? Ich höre ihn auch nicht mehr. Oh, okay. Was habt ihr noch gehört? Ich weiß nicht. Was war dein letzter Satz? 17.000 Euro Körperschaftssteuer. Okay, keine Ahnung, was da los war. Also, das Problem ist, dass ab 17.000 Euro Umsatz der Shop körperschaftssteuerpflichtig wird und wenn es nicht ausgelagert ist, würde das die Gesamtpartei und damit alle Einnahmen betreffen. Das wäre natürlich tödlich. Der Bund wollte das lösen, indem er einen eigenen Buchungskreis einführt und das haben alle Beteiligten, mit denen ich gesprochen habe, die sich damit steuerlich beschäftigt haben, eindeutig als den falschen Weg klassifiziert. Es gibt eine schriftliche Stellungnahme von einem Berater, da kann der Michael Lebedag nachher was zu sagen, der das also auch einklagbar sicherstellt, dass die UG der vernünftige Weg ist. Und zum Zweiten gab es vom Bund die Behauptung, die ich jetzt noch nicht verifizieren konnte, ich kann es bis heute nicht bewerten, da wäre auch ein Fachmann zu fragen, dass die Einnahmen im Shop automatisch parteispendenrelevant sind. Das bedeutet, für jede Einnahme, die es gab, einfaches Beispiel, ich kaufe eine Tasse für 10 Euro ein, verkaufe sie für 10 Euro, habe ich also genau genommen keinen Gewinn gemacht, aber die 10 Euro Einnahmen werden wie eine Spende bewertet und dafür würde es dann für jeden Spenden-Euro nochmal Geld vom Bund obendrauf geben. Das macht den Eindruck eigentlich, dass es normalerweise nicht sein könnte. Nach den Gesetzestextauszügen, die ich bisher gelesen habe, sieht es aber so aus, als wenn der Bund da recht hätte. Das war das zweite Argument für den Bund, zu sagen, wir wollen es innerhalb der Partei machen. Und der Bund, das ist jetzt natürlich ein Vorwurf an den Bund, hat sich bisher aber niemals um eine schriftliche Bewertung, das muss kein Gutachten sein, aber um eine einklagbare Bewertung bemüht. Und da es tatsächlich auch parteirelevant ist und eine existenzielle Rolle spielt, wird der Vorwurf an den Bund gemacht, hey, das wäre eure Aufgabe gewesen, das einklagbar zu besorgen. Und bis heute weiß ich nicht, ob es heißt jetzt wieder, dass man das besorgen möchte. Es hieß erst, es gäbe ein Gutachten, dann kam ganz klar raus, es gibt kein Gutachten. Und jetzt sagte mir im dicken Engel der Bernd Schlömer, dass jetzt das doch auf den Weg gebracht würde. Und da wäre meine Frage auch an den Bund, wird das jetzt gemacht? Ist das jetzt sichergestellt, dass das geklärt wird, welcher Weg auch immer gegangen wird oder nicht? Und jetzt würde ich das Wort erstmal gern weitergeben. Ja, du hast jetzt so viel geredet, dass ich selbst nicht mehr weiß, was du am Anfang gesagt hast. Von daher, was möchtest du denn zuerst beantwortet haben? Ich würde sagen, fangen wir doch einfach bei den beiden Kernthemen an, bei dem, was ich gerade erzählt habe. Natürlich habe ich viel erzählt, ist ja auch sehr umfangreich. Würde ich doch einfach mal fragen, wer mag sich denn da zu Wort melden und einfach sagen, habe ich das so richtig wiedergegeben, was fehlt vielleicht und so weiter. Also ich würde da gerne mal eben reingehen vom Tom, vom Bund. Also ich erzähle mal meine Geschichte ganz kurz. Ich bin über die Unterstützerliste von Swanhild dazu gekommen, den Zentraleinkauf zu organisieren. Und bin nachher, habe ich mich beworben für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und bin da vom Gesamtvorstand zugestimmt worden und kümmere mich deswegen auch um den Fanshop. Von meiner Seite aus würde ich es von mir weisen, dass irgendwelche Grelligkeiten bestehen. Also ich habe eigentlich unmittelbar, nachdem ich die Beauftragung bekommen habe, mit verschiedenen Leuten telefoniert, darunter auch mit dem Michael, und habe angeboten, auch mich mit NRW zu unterhalten und einfach die Dinge zu koordinieren. Also ich sehe meine Aufgabe, ich bin vom Bund beauftragt, aber ich bin nicht der Bund, und ich sehe meine Aufgabe, da Dinge in die Welt zu setzen, wovon die Piratenpartei profitiert und nicht hier Grelligkeiten zu pflegen. Du sagst eben, du bist ja eben nicht vom Bund. Ich habe ja auch schon gezielt den Bund damit angesprochen und nicht dich, Thomas. Ich möchte einfach in diesem Gespräch anregen, dass wir diese blöden polarisierenden Begrifflichkeiten außen vor lassen. Es gibt Aufgabenverteilungen, es gibt Interessen. Ich denke, das gemeinsame Ziel ist es, die Finanzierung der Gesamtpiratenpartei auf vernünftige Füße zu stellen und auf vernünftigere und sicherere Füße, als sie heute stehen. Und ich unterstelle keinem der Beteiligten, das geht bis zum letzten Piraten auch in Sachsen, dass irgendein Interesse besteht, eine Fahrlässigkeit in irgendeine Geschäftsform reinzubringen. Ich unterstelle allen, dass sie die Idee haben, das Maximale, und dann hat jeder so sein Konzept, wie er es erreichen will und wie er es sieht, aus dem Ding rauszuholen. Und ich möchte in dem Sinne auch das Gespräch hier führen, weil mit dem Ansatz habe ich verschiedene Male versucht, unter anderem mit NRW zu sprechen, und bin gescheitert und freue mich deswegen, dass das heute hier zustande kommt, dass wir überhaupt erstmal alle Mann hier zusammensitzen. Gut, da wir zwei Leute aus NRW da haben, ist halt die Frage, gab es diese Bemühungen, dass die Gespräche geführt werden sollen, und wenn ja, warum sind die nicht zustande gekommen? Von meiner Seite aus, es gab ein Gespräch, ja, da hatte ich auch ein sehr, sehr gutes, für mich ein sehr gutes Gefühl, dass der Tom echt interessiert war, sich da in Dinge einzulesen, und er hat damals auch noch gesagt, ihr seid ja viel weiter und erstaunlich, was ihr alle schon gemacht habt. Aber er hat damals auch schon gesagt, dass die Bemühungen des Bundes eher in die Richtung eines Werbemittelshops und nicht in einen Fanshop gehen. Vielleicht sollten wir diese Begrifflichkeit auch mal klären. Also dann sind da Dinge falsch verstanden worden. Also Werbemittel und Fanshop können wir Begrifflichkeiten klären. Ich verstehe meine Aufgabe. Nochmal, ich bin Beauftragter für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Ich bin nicht Beauftragter für den Shop. Ich bin nicht Beauftragter für einen, obwohl es unter meinen Mails drunter steht, Zentraleinkauf. Den Footer habe ich nur, weil es eben am Anfang so war und ich die Leute nicht verwirren möchte, mit denen ich da kommuniziere per Mail. Und in dem Rahmen ist es mein Interesse, alle Bestrebungen, die innerhalb der Partei, das geht nicht nur NRW, das geht Niedersachsen so, das geht anderen Ländern auch so, kennenzulernen, die in die unter diese Überschrift fallen. Weil es wäre völlig wirr, wenn wir als Piratenpartei mit gerade zwei Mannequins, die Geld verdienen, mit einem hohen Bedarf nach Organisationsverbesserungen und mit einem zu 100% freiwilligen Umfeld uns dann noch gegenseitig in die Füße grätschen würden. Ja? Also das ist mein Ansatz, und deswegen sitze ich auch hier in dem Gespräch drin. Ja, dann lass mich doch mal ganz kurz fragen. Ich habe ja Gespräch mit Michael geführt, und ich weiß, der Fanshop will T-Shirts verkaufen, Tassen und so weiter und so fort nach außen, um damit Geld zu verdienen. Was möchte denn der Bundesshop denn genau verkaufen? Der Bundesshop wird Artikel verkaufen, Tassen, T-Shirts, klar, nach außen hin, und wird darüber über den Umsatz, das ist keine Parteispende in dem Sinne, wird zwar so ähnlich gehandhabt, ist einfach nur zum Hintergrund Richtung Parteienfinanzierung. Es gibt verschiedene Quellen, die die Einnahmen einer Partei generieren. Dazu gehören Umsätze aus einem Wirtschaftsbetrieb. Das wäre so ein Shop und die werden als Grundlage genommen für die Parteienfinanzierung. Also de facto wird es gehandhabt wie eine Spende, ist aber keine Spende, sondern fällt ganz einfach in eine andere Rubrik. Und deswegen sagt der Bund, wir gehen her und machen die ganze Sache intern. Ja gut, also wir hätten dann, also ich verstehe das nicht, wir hätten zwei Shops, die genau dasselbe verkaufen. Der Unterschied besteht darin, der Bund macht es innerhalb der Partei und kann damit den kompletten Umsatz als Spende verwenden. NRW würde es machen außerhalb der Partei und kann dann nur das, was von dem Shop an die Partei abgeführt wird, als Spende verwerten und somit die Parteienfinanzierung erhalten. Habe ich das richtig verstanden? Was die Relevanz für die Parteienfinanzierung angeht, ja. Was die Relevanz fürs Sortiment angeht, kann ich dir nicht beantworten, weil bisher keinerlei Gespräche stattgefunden haben dazu. Jetzt muss ich dich nochmal fragen, Tom. Das ist ja genau das, was mir gelinde gesagt mächtig auf die Nerven geht. Das trifft dich jetzt, weil du jetzt als einziger für den Bund hier gerade sprichst. Deswegen ist es ja schade, dass die eingeladene Swanhild jetzt nicht da ist oder Bernd oder Thirsalis. So wie es aussieht, ist es immer noch nicht geklärt. Ist es entschieden, dass die Bundespartei den Weg geht, keinen ausgegliederten Shop zu machen? Ist es entschieden, obwohl man nicht rechtlich sicher geklärt hat, ob diese Körperschaftssteuerpflicht, die ja ruinös wäre nahezu, eintritt oder nicht? Oder wird das noch geklärt und die Entscheidung kommt noch? Kannst du sprechen, auch wenn das ja, du sagst mir schon mal, dass es eigentlich nicht deine Aufgabe ist, aber weißt du, wie der Entscheidungsstand ist ganz aktuell? Also ich kann dir sagen, wie mein Arbeitsverständnis gerade ist und das basiert auf Entscheidungen, die mir bekannt sind. Ich werde nicht in irgendwelche zukünftigen Geschichten reingehen und hier Visionen von Entscheidungen darlegen. Wir gehen intern. Wir sind nicht darauf angewiesen, 17.000 Euro Gewinn zu machen, weil wir in Richtung Parteienfinanzierung gehen und nicht in Gewinnmaximierung. Unser Kalkulationsmodell für den Gewinn eines internen Shops ist natürlich zum einen der Umsatz, ist zum anderen aber auch, mal ganz einfach gesagt, Marketing. Also wenn viele Leute mit geilen Piraten-T-Shirts rumlaufen, macht das auch was Positives für die Partei aus. Und das ist unser Blickwinkel darauf. Wir haben nicht vor, maximal viel Gewinn aus Piraten rauszuholen, um darüber dann die Partei zu finanzieren. Sondern einfach aufgrund der Position intern haben wir die Chance zu sagen, wir gehen her und können mit sehr wenig Gewinn eigentlich trotzdem sehr viel für die Partei erreichen. Ihr habt also das Ziel, einfach die 17.000 Euro Grenze gar nicht zu erreichen vom Umsatz her. Habe ich das richtig verstanden? Wir sind nicht fertig mit der Kalkulation dazu. Wir haben jetzt gerade eben, haben wir vorhin im Vorgespräch erwähnt, diese Aktion 42, das betrifft den internen Shop, den Zentraleinkauf, der liegt rechtlich leicht anders. Und da kaufen wir einfach nur Sachen ein, zentral und verteilen sie in die Partei. Und das bindet natürlich auch unsere Kräfte. Aber prinzipiell, als Überschrift über dem internen Fanshop-Bereich, der dann auch an Nicht-Parteigliederungen verkaufen würde, steht, wir möchten der Partei maximal viel Gutes tun im Bereich Finanzielles. Wir möchten eine Struktur aufbauen, die auf gesunden Füßen steht. Wir möchten die so etablieren, dass die sehr lange auf gesunden Füßen stehen kann, dass sie nicht abhängig ist von einzelnen Personen und so weiter und so weiter. Und es steht ganz weit unten, steht Gewinnmaximierung. Und wenn wir tatsächlich, also meine Information zur Körperschaftssteuer ist eine andere als die der Tobias gerade wiedergegeben hat. Meine Information ist, es wird dieses Geschäftsgebilde wird in sich berechnet. Es ist ein Geschäftsbereich innerhalb der Piratenpartei, aber ich bin da weder Jurist noch Wirtschaftsprüfer. Ich kann da keine wirkliche Aussage zu machen, auf die ihr mich verklagen könntet. Weder mündlich, das sowieso nicht, noch schriftlich. Deswegen, ich glaube, dich will keiner verklagen hier, oder? Nee, nur weil halt permanent im Raum steht und auch immer wieder gebracht wird. Man muss eigentlich ein Gutachten oder eine Aussage haben, auf die man irgendjemand verklagen kann. Und weil mir eigentlich dieser Spruch sehr auf den Keks geht, weil der auch so eine Verengung bringt. Natürlich muss man, gerade auch im Bereich Produkthaftung und ähnlichen Dingen, Sicherheiten schaffen. Aber wir werden uns nicht dagegen versichern können, ob uns der Himmel auf den Kopf fällt oder nicht, oder ob wir unsterblich sind oder nicht. Das heißt natürlich, einen halben Satz dann sofort hat aber, das habe ich erwartet. Natürlich müssen wir damit einer hohen Sorgfalt vorgehen. Selbstverständlich müssen wir gucken, dass diese Sachen geklärt sind und dass sie so geklärt sind, dass die Allgemeinheit damit zufrieden ist. Da bin ich völlig dabei, habe ich von Anfang an gesagt. Gibt's Mails zu, der Tobias hat sie gelesen, die habe ich auch an den NRW-Vorstand geschrieben. Bin ich 100 pro dabei. Thomas, du bist jetzt in der Situation, dass du dich jetzt rechtfertigen musst für eine Entscheidung, die du ja gar nicht fällst. Deswegen, aber das meinte ich gerade, das trifft dich jetzt hier. Das, was da gemacht wird, ist eine Unternehmertätigkeit und die Frage, wie gewinnoptimiert, das stand ja jetzt noch gar nicht im Raum. Und wir wollen keine Versicherung dafür, dass jemandem der Himmel auf den Kopf fällt. Ich als Basispirat möchte aber wissen, ob 25%, ob ein wesentlicher Teil der Parteieinnahme hinterher flöten geht, weil wir einfach eine steuerlich falsche Entscheidung getroffen haben. Und dagegen kann man sich versichern. Und deswegen die Aussage ist auch, jetzt spreche ich von mir, nicht, dass wir jemanden verklagen können, sondern die Frage, und das ist im Geschäftsleben eine vollkommen normale Frage, die ich dem Steuerberater stellen kann. Wohin ich dem Steuerberater, kann ich auch sagen, pass mal auf, lieber Berater, du gibst mir jetzt eine Information, gibst sie mir schriftlich, ich möchte sie einklagbar. Und das ist nichts Unpersönliches oder total Übervorsichtiges, sondern ein ganz normaler, gangbarer Weg. Und das ist das, was ich als Basispirat sowohl vom Bund als auch vom Land erwarte, dass es hinterher keine steuerlichen Überraschungen gibt. Und eine Aussage, dass man ja vor Zeugen irgendwas gesagt hätte, ist in einem Rechtsstreit immer absolut wackelig. Denn Tobias, stopp. Sorry, ich geh mal kurz eben dazwischen. Also, mein Kenntnisstand ist, da habe ich mich aber nicht selber mit einer Steuerberaterin unterhalten, aber wir haben Nummer zwei im Bund, dass die Körperschaftssteuer die Grundlage für die Körperschaftssteuer diese Geschäftseinheit ist. Das hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Nochmal, das ist meine derzeitige Antwort auf die diesbezügliche Frage von dir. Das nächste, die mündliche Aussage, lass uns die Dinge sauber separieren, ist die von einem Wirtschaftsprüfer. Und die Aussage ist nur getroffen worden dazu, dass die Umsätze eines internen Shops relevant sind für die Parteienfinanzierung, nicht zur Körperschaftssteuer. Die Körperschaftssteuer geht in Richtung Steuerberatung. Wirtschaftsprüfer hat gesagt, ist völlig klar, wenn ihr einen internen Shop macht, zählen die Umsätze. Wenn ihr einen internen Verlag macht, solche Ideen gibt es ja auch. Die Umsätze zählen, sind relevant für die Parteienfinanzierung. Also dieser Steuerpunkt ist überhaupt nicht wirklich abgeklärt worden. Das also deines Wissens nach, ich weiß, es wäre besser als vorne, man könnte sie fragen, aber du bist der Einzige, der da ist, ich frage dich halt. So. Ja, meinen Kenntnisstand habe ich gesagt. Ich habe das gefragt. Die Themen sind, ich meine, wir sind ja nicht blind. Wir wollen ja nicht hier blindlings, also ich gebe die Antwort jetzt zum dritten Mal. Mein Kenntnisstand, der ist auf meine Nachfragen gesagt worden, ist, Steuerberaterin sagt, zählt nur für den, also Körperschaftssteuer relevant ist nur dieser Geschäftsbereich Shop. Wenn wir noch einen Verlag machen, kommt der auch dazu. Und diese Dinge habe ich aber nicht schriftlich vorliegen, sondern es sind mündliche Aussagen. So, und ich kann völlig nachvollziehen, dass Leute sagen, um da auf einer sicheren Seite zu sein, möchte ich eine schriftliche Aussage haben, die belastbar ist, der ich traue. Wie weit dann Dinge einklagbar sind, steht noch auf dem nächsten Blatt Papier. Deswegen meine Polemik gegen, ich will mich gegen alles Mögliche versichern. Aber ich kann völlig nachvollziehen und habe es auch diverse Male schriftlich, auch in eure Richtung formuliert. Klar, man muss in den Dingen die maximale Sicherheit schaffen und darf sich nicht fahrlässig auf irgendein Glatteis begeben. Aber Stand aktuell ist, Wissensstand, die Dinge werden nur relevant, also Körperschaftssteuer ist nur relevant für den Geschäftsbereich und nicht auf die Parteispenden oder auf die Mitgliedsbeiträge. Gut, da wir das jetzt nicht abschließend klären können, würde ich... Ich warte mal kurz, bis der Zug vorbei ist. Wäre es aus meiner Sicht schön, wenn man die Links oder Sachen dazu kriegen könnte, wo das alles, was ihr... Du hattest eben von der Dokumentation von dem Shop gesprochen, ob's halt Links dazu gibt, wo diese ganzen Unterlagen stehen. Moment, stopp. Die Dokumentation betrifft den Zentraleinkauf, nicht den Fanshop. Der Zentraleinkauf hat mit Körperschaftssteuer und Parteispenden oder Parteienfinanzierung überhaupt nichts zu tun. Und wir haben derzeit hochgefahren oder fahren gerade hoch den Zentraleinkauf. Das müsst ihr gedanklich separieren. Das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe, auch wenn die parteienintern und organisatorisch und was Software-Systeme angeht und ähnliches große, große Schnittmengen haben. Aber nach außen hin ist es was ganz anderes, ob ich 1000 Kulis einkaufe zentral und die in die Partei rein verteile und dafür im Prinzip dann Geld zusammensammle. Oder ob ich hingehe und 5 Kulis einkaufe und die an den Herrn Müller um die Ecke verkaufe und dafür dann Umsatzsteuer noch in Rechnung stellen. Das sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Ja klar, also ihr macht momentan den Einkauf für die Partei an Werbemittel, die wir an Stellen verteilen können. Das bedeutet, wie das NRW-Wahlkampf war, das wird zentral irgendwo gelagert und wird dann verteilt. So läuft das auch. Gut, habe ich verstanden. Gibt es denn schon einen Zeitplan, wann der Fanshop auf dem Bund an den Markt gehen soll? Oder habt ihr da eine Roadmap? Wie weit seid ihr da? Die Idee ist, dass der im Oktober, November live gehen soll. Aber die ist noch nicht wirklich belastbar. Das ist die Idee, da ist grob drüber gesprochen worden, aber ich meine, das musst du auch verstehen. Also wir haben jetzt August, ich habe den Job übernommen im Juni, sag mal Anfang Juni richtig angefangen. Ich glaube im Mai habe ich mit Michael telefoniert, also so die ersten Informationen eigentlich zusammengesammelt. Und wir haben vorgestern den Shop live geschaltet, den internen Einkauf live geschaltet. Und zwar so live, dass wir beobachten können und sehen, welche Bugs haben wir in Prozessen. Da haben wir uns jetzt noch nicht so sehr auf den Fanshop kapriziert, dass wir da eine valide, belastbare Zeitplanung haben. Aber wenn wir die haben, wird die genauso veröffentlicht wie alle Dokumente für den Zentraleinkauf, weil das ist einfach, ist die Arbeitsweise. So, ich möchte jetzt mal eine ganz doofe Frage stellen. Ich hab von sowas überhaupt keine Ahnung. Ich bin Bauingenieur, ich kann euch groben ausheben. Ich habe null Plan davon. Deswegen hat Tobi sich da auch drum gekümmert. Aber für mich als jemand, der keine Ahnung hat, sehe ich gerade, dass NRW was macht, was der Bund macht, was vollkommen gleich ist. Und ich frage mich, warum kann man das nicht zusammen machen? Also warum arbeitet man mit doppelter Kraft an derselben Stelle und verstehe ich nicht. Dazu kurz was sagen. Ah, nee, Carsten hat noch gar nichts gesagt, der ist jetzt dran. Genau. Die Frage habe ich mir auch gestellt. Also ich muss zurückgehen. Ich muss ein bisschen in der Vergangenheit wühlen. Das geht sonst nicht anders, weil ihr wollt Transparenz haben und da gehört die Vergangenheit einfach dazu. Als wir in NRW angefangen haben, das ist tatsächlich ganz intensiv zum Wahlkampf aufgekommen, weil wir einfach gesehen haben, wie viel Werbemittel gebraucht werden und wir auch im Wahlkampf gesehen haben in NRW, was eigentlich von außen gewünscht wird, nämlich dass die Leute zu uns kommen und sagen, hey, wir wollen ein T-Shirt haben, wir wollen dieses haben, wir immer wieder sagen mussten, geht zu Drittanbietern. Da kam die Idee auf. Und eine der ersten, der wir das vorgestellt haben, was wir da wirklich machen wollen, außerhalb von NRW, war Swanhild. Ich würde gerne ihre Bestätigung auch jetzt hier dann online und auf dem Stream haben, wo ich dann bis 2:30 nachts mit ihr ein Telefonat hatte, wo wir genau solche Sachen besprochen haben, wo ich ihr gesagt habe, Swanhild, lass uns das in NRW als Pilot machen. Wenn es schief geht, wir kriegen die Haue in NRW dafür. Wenn das Ding nicht läuft, setzt euch auf den Waggon hinten auf, fahrt mit uns mit drauf. Jeder wird davon profitieren. Da war das übrigens noch das ganze System darauf ausgelegt, genau diese Körperschaftssteuerpflicht nicht zu erhalten, umsatzsteuerfrei zu bleiben und so weiter. Also wir wollten es auch deswegen raushaben aus der Partei. Und das war alles wunderbar, das Telefonat. Dann hat sie auch Tom erwähnt, dass er der Bundesbeauftragte schon damals gewesen sei. Ich hatte Michael erwähnt, der bei uns einen Einkäufer in der Zeit gemacht hatte. Da wurde auch tatsächlich dieses Gespräch zwischen Tom und Michael vereinbart, zwischen Swanhild und mir. Wir haben gesagt, okay, lass die beiden sich erstmal unterhalten, so Fachleute unter sich, damit da so ein bisschen geklärt wird, wo wir stehen. Swanhild hat auch in diesem Gespräch zu mir gesagt, dass wir da ja viel weiter sein in der Planung als sie selber. Das war alles wunderbar, das wurde alles vereinbart. Wir haben dann gesagt, okay, lass uns nochmal telefonieren, nachdem die beiden sich unterhalten haben. Ich habe dann von Michael auch mitbekommen, dass dieses Gespräch stattgefunden hat. Hab dann erstmal eine Zeit lang nichts mehr gehört und hab dann irgendwann mal Swanhild angerufen und hab mal gefragt, was denn jetzt los sei. Und da hat sie mir gesagt, und das war nach dem Real-Life-Treffen des Bundesvorstandes in München, da hat sie mir dann gesagt, dass der René meinte, diese Körperschaftssteuerbefreiung und so, das ist jetzt nicht so weiter von Relevanz, das könnte man auch alles ruhig intern in der Partei machen. Und da habe ich dann mal gefragt, wann mir das denn jemand gesagt hätte, weil ich habe sie angerufen, habe nachgefragt, wie jetzt Stand der Dinge ist. Da haben sie jetzt keine richtige Auskunft drüber. Und in diesem Telefonat haben Swanhild und ich uns Glück gewünscht bei dieser Aktion, also bei dem Eröffnen des jeweiligen Shops. Und das war eigentlich auch im Prinzip der Punkt, wo so das Vertrauen gebrochen ist letztendlich. Weil da gab es halt dieses Relive-Treffen in München, da wurde was besprochen, man wurde halt darüber nicht informiert, man wurde nicht angerufen und man musste nachfragen und erfährt dann erst, dass der Zug in eine ganz andere Richtung fährt und der Bund quasi sein kleines Anhängerchen hinten abgekoppelt hat und jetzt an einer anderen Lok dranhängt und da in die Richtung weiterfährt. Und ich habe dann halt gesagt, okay, wenn das so ist, dann macht der Bund das halt so. Wir haben 2,5 Jahre jetzt gewartet mit verschiedensten Versprechungen, wo überall so ein Shop-Konzept starten könnte. Und wir sind Piraten, wir machen das jetzt. Und das, da ist wirklich dieser Knackpunkt, den wahrscheinlich einige nicht kennen und auch suchen, wo das herkommt. Und das war aus diesem Gespräch heraus. Ich glaube, Michael kann erstmal noch ein bisschen ergänzen. Ich habe gleich noch 2, 3 Dinge dazu. Ich brauche da nicht viel ergänzen, denn genauso ist es aus meinem Wissensstand auch abgelaufen. Was für mich sehr wichtig ist, und ich glaube, da spreche ich für die meisten Piraten, ich finde es absolut klasse, dass der Bund endlich die Aufgabe übernimmt, Werbemittel zu organisieren. Wir haben es in NRW mangels Bundesunterstützung 2-3 Mal selber organisiert, haben das einigermaßen hingekriegt. Aber auch in unserer AG Werbemittel war immer ganz klar, das ist ein Bundesthema, das müssen wir in den Bund bringen, das muss in Deutschland zentral organisiert werden. Und ich finde das sehr, sehr gut, dass Swanil das jetzt endlich gemacht hat und das Ding mal auf den Weg gebracht hat. Was ich nicht gut finde, ist diese Geschichte mit dem Fanshop. Ich muss hier auch ganz offen sagen, und ich trete jetzt bewusst Leuten zu nahe, ich sehe dort im Bereich des Bundes die nötige Fachkompetenz, die man zum Betreiben so eines Shops haben muss. Tut mir leid, wenn ich das so sage. Das wird gefährlich. Also da möchte ich einfach ganz drastisch widersprechen. Also du hast nicht die Informationen, die ich habe. Und ich bin sehr überzeugt davon, dass wenn der Fanshop aufmacht, du die Aussage zurückziehen wirst. Da würde ich jetzt gerne einhaken, weil es gibt jetzt eine Behauptung, es gibt die andere Behauptung. Wie könnt ihr das denn, ich sag mal, belegen im Sinne der Transparenz? Wenn ich jetzt als Basispirat losgehe und sage, okay, NRW sagt das, Bund sagt das, wo sind denn, wir sagen immer, wir sind inhaltsorientiert und nicht köpfeorientiert und wir diskutieren Dinge daran, indem wir sie verstehen. Wo sind die Argumente? Wo gibt es die Gutachten dazu, auf denen ihr eure Aussagen stützt? Es muss ja etwas Schriftliches geben. Nee, da gibt es eben noch nichts Schriftliches und deswegen kann ich dir nicht mehr dazu sagen, weil da einfach, bis das Schriftliche kommt, eine Geheimhaltung vereinbart wird, beziehungsweise verordnet ist. Und das ist ein Geschäftsgeschehen. Ich denke, da trete ich niemandem zu nahe, wenn ich sage, dass ich das jetzt nicht offenlegen werde. Ich denke auch, der Michael weiß, das habe ich ihm selber gesagt, ich bin kein Einkäufer, wobei ich solche Dinge alle gemacht habe. Ihr könnt die Teile meiner Bewerbung nachlesen, die Teile meiner Vita, die ich für relevant gehalten habe, als ich mich für diesen Geschäftsposten beworben habe. Von daher sehe ich es nicht so. Also ich habe schon Dinge verkauft, ich habe Dinge eingekauft, allerdings keine Kugelschreiber, sondern hat es halt mit Platinen und Computern zu tun. Ich kenne diese ganzen Prozesse, die Qualität der Arbeit. Guckt euch die Aktion 42 und den Shop an, dann könnt ihr mir sagen, das war schlecht oder gut. Ich möchte nicht mit Unterstellungen leben, aber ich habe Kontakte und es sind Dinge im Gang bezüglich Fanshop, von denen ich derzeit ausgehe, dass Michael die Behauptung so nicht aufrechterhalten würde, wenn er die wüsste. Aber mehr kann ich da, das ist auch das Äußerste, was ich dazu sage. Ich weiß, dass das Gerüchteküche ist, aber das mache ich nur, um dieser Aussage von Michael entgegenzutreten. An der Stelle möchte ich nochmal sagen, das Thema war jetzt eigentlich noch nicht erschöpfend geklärt, weil auch immer wieder vom Bund andere Aussagen kommen. In dem Fall hast du es ja heute gemacht. Das Existenzielle, was ich eingehend angesprochen hatte mit der Körperschaftssteuer, ist seitens der NRW-Piraten geklärt. Ich habe es im Pad, es ist verlinkt. Es gibt eine Stellungnahme und zwar eine belastbare eines Steuerberaters. Und diese belastbare Auskunft, die es auch in mündlicher Form von anderen Beratern auch noch gibt, aber wir gehen mal von der belastbaren aus, die sagt sehr deutlich, dass der Weg einer UG GmbH der einzig vernünftige ist und dass man die Sache aus der Partei raushalten sollte. Deswegen sage ich natürlich, der NRW hat da die Hausaufgaben gemacht und beim Bund fehlt es nach wie vor. Und die konkrete Aussage von Bundesseite, was dich jetzt ja als einzig Anwesendem trifft, Tom, die kommt einfach nicht. Und da bin ich als Basispirat schlichtweg enttäuscht. Also den Link, den habe ich jetzt gerade erst gesehen, da konnte ich mich nicht einlesen. Und ich habe dir die Infos gegeben, die ich habe zum Bund. Mehr kann ich dir da nicht zu geben. Nee, du kannst das. Du kannst es auch nicht. Das ist mir schon vollkommen klar. Aber ich habe mit Swanhild kommuniziert. Ich sag's nochmal, Swanhild also, war eingeladen. Also ich möchte da jetzt mal zwischengrätschen. Also dieses permanente Rumhacken auf Swanhild finde ich nicht fair. Also A, ist sie nicht da. Ja, natürlich ist sie. B, hat der Carsten Dinge vielleicht historisch oder in der richtigen Reihenfolge dargestellt. Ich könnte da vielleicht noch ein paar Dinge zu beitragen, die das Ganze dann in einem leicht anderen und nicht ganz so scharfen Licht mehr zeichnen. Aber ich möchte einfach zwischengehen, dass auf Leuten, die nicht hier sind, dafür sind wir nicht hier. Also ihr könnt gerne auf mir rumprügeln, wenn ich irgendwelche Sachen falsch gemacht habe. Wenn ihr meint, ich habe Defizite in Bereichen, wo es gefährlich wird, dass ich die habe, deswegen bin ich hier. Aber ich bin auch hier, um dafür zu sorgen, dass wir nicht Anwesende hier nachher schlecht reden und alle möglichen Leute sich dann auf dem Podcast anhören und die Beschuldigten oder die Schlechtgemachten sich da nicht haben gegenwehren können. Also das finde ich ist kein respektvoller Umgang. Das klingt ganz schön, wie du das sagst, aber erstmal pflege ich einen respektvollen Umgang. Ich hacke nicht auf Swanhild rum, sondern ich stelle fest, Swanhild ist eingeladen. Sie ist genau informiert und ich bin enttäuscht und das darf ich als Basispirat sagen. Das ist kein Rumhacken auf einer Person. Und Swanhild, das tut mir leid, wenn das als Rumhacken rüberkommt. Das Angebot gilt nach wie vor. Informiere uns und bring uns auf den Stand, weil diese Fragen konnten wieder nicht abschließend beantwortet werden und dann darf ich auch enttäuscht sein und das sagen. Wir haben in der Planung des Podcasts, haben wir gesagt, wir werden heute darüber sprechen und die Transparenz walten lassen und es werden sicherlich einige dann leider nicht da sein und ich hatte damit gerechnet. Das enttäuscht mich einfach und ich glaube, das darf ich sagen und das ist kein Rumhacken und es ist trotzdem ein respektvoller Umgang. Denn Respektlosigkeit innerhalb der Piratenpartei kann ich auch nicht akzeptieren. Vielleicht noch ein Hintergrund dazu. Bei der Swanhild ist eine Kollegin ausgefallen, die macht gerade in ihrem Real Life, also in ihrem Nicht-Piratenleben, allein einen Job für zwei und hat daneben die Aufgabe, einfache Schatzmeisterin zu sein mit, ich weiß nicht, wie viel Millionen Mails insgesamt. Ich denke, der Carsten kann halbwegs nachvollziehen, was ein Vorstandsjob mit sich bringt und kann das auch bestätigen. Und das möchte ich einfach, viel mehr sage ich da nicht zu. Ja? Nein, aber das möchte ich. Es soll jetzt auch nicht hier Bashing of Swanhild sein, auf gar keinen Fall. Es geht uns darum, wie gesagt, wir sind einfach verwirrt. Wir haben angefangen, wir haben gesagt, wir machen einen kleinen Podcast über das, was gemacht werden soll und laufen momentan gegen die Wand, Informationen zu bekommen. Das ist vollkommen egal, welche Person dahinter steht. Du hast eben gesagt, ihr wollt im Oktober, November mit dem Fanshop live gehen und ich finde nirgendwo Informationen zu einer Bewertung dazu oder sonstige Dinge. Und ich in Nordrhein-Westfalen finde ich es, ob das jetzt Bayern wäre oder was, ist auch egal, wer dahinter steckt. Die Frage ist einfach nur, bekommen wir irgendwann die Informationen noch, weil es wird irgendwas gemacht und ich kann nicht nachvollziehen, was und warum. Und das irritiert mich halt in dieser momentan, gerade in dieser Partei. Ganz egal, also, welche Köpfe dahinter stehen. Ich sage ja, weg von den Köpfen. Also jetzt nehme ich mal meinen Kopf wieder da rein. Ich bin der Beauftragte für den Geschäftsbetrieb. Und ich werde nicht fahrlässig irgendeinen Shop unter meinem Namen, weil derzeit stehe ich zum Beispiel im Impressum und in Haftung für diverse Dinge, einfach weil die Bundes-IT noch nicht da ist, irgendwelche Dinge veröffentlichen oder live setzen, mit denen ich nicht leben kann. Und bevor die live gehen, wenn ihr da die kritische Seite seid, ich sag mal Vorstand NRW, weil da auch eben schon die lange Beschäftigungszeit ist, bin ich jederzeit bereit, mich dem zu stellen und das auszudiskutieren. Aber nochmal, der Fanshop ist geplant. Wir haben jetzt August. Wir haben den Zentraleinkauf in der kleinen Form, wie er jetzt lebt, live gesetzt in anderthalb Monaten. Das heißt, wir haben eine enorme Geschwindigkeit, denke ich, da an den Tag gelegt. Und es kann durchaus sein, dass wir uns bei dem Fanshop um einen Monat zu optimistisch gerade unterhalten. Ja? Ich habe vorhin auch schon mal gesagt, dass ich nicht hingehen werde und fahrlässig irgendwelche Dinge veröffentlichen. Und das möchte ich einfach verstanden wissen auch von euch. Und da brauchen wir gar nicht nochmal und nochmal drüber zu reden. Ich werde nicht hingehen und wenn ihr valide Argumente bringt, und die verstehe ich. Ich habe den Link vom Michael leider gerade eben erst gesehen. Ich hatte gestern um Rundmail gebeten und hatte heute Morgen einen Servercrash. Ich bin da relativ frisch eigentlich und unvorbereitet aus dem Pad seit gestern hier reingekommen. Also nochmal, wir können uns da gerne kritisch drüber unterhalten, über die Konzepte vom Bund, sobald die veröffentlichungsfähig sind. Das wäre aus meiner Sicht sehr wünschenswert. Ich persönlich wäre sowieso, wie ich eben gesagt habe, ich bin sowieso der Meinung, dass man, wenn man sowas macht, dass die Kräfte bündeln sollte. Dass da jetzt sehr viel Historie dran hängt, hat der Carsten ja gerade sehr verdeutlicht. Ich fände das schön, wenn man darüber redet, wenn da was Handfestes da ist, wo man dann auch sagen kann, Variante A ist gut, Variante B ist gut. Also, verstehe mich, ich hänge einfach in der Luft gerade. Ja, ich kann verstehen, dass du in der Luft hängst. Das kann ich völlig nachvollziehen. Ich kann dich aus der Situation im Moment aber auch nicht befreien, weil nichts da ist, was derzeit so handfest wäre, dass du dich da draufstellen könntest und zufrieden wärst. Da sind Dinge im Gespräch, da sind Dinge in Verhandlungen. Wenn die Verhandlungen scheitern, verschiebt sich das Ganze noch um eine Zeit lang. Ich habe aber Vertraulichkeit vereinbart, um Geschäfte von Dritten nicht zu gefährden, die mit uns überhaupt nichts zu tun haben und so weiter und so weiter. Ich muss Rahmenverträge in, also angedachte Rahmenverträge in Rechtsanwaltskreise reingeben. Ich hoffe, die arbeiten schnell und so weiter. Das heißt, da sind Dinge im Gange, die darauf hindeuten, dass wir dann rechtzeitig in dem Zeitraum live gehen können. Wir gehen dann nicht live mit einem 30.000 Artikelsortiment, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer ähnlichen Sympathieversuchaktion wie jetzt mit dem Sammelpaket, wo wir sagen wir mal für 70 Euro Ware euch weitergeben und die selber für 40 Euro einkaufen. Mit einer ähnlichen Aktion planen wir eigentlich den Fanshop live zu schalten. Und dann haben wir keine Feuerzeuge da drin und keine gefährlichen Artikel und Produkthaftung willst du mal auch. Und diese Dinge werden bedacht. Aber wenn mir völlig klar ist, welche Opposition innerhalb der Partei oder welche hohen Bedenken innerhalb der Partei gegen diese Lösung sind und mir völlig klar ist, an welchen Punkten sich diese Bedenken festmachen, dann wäre ich ja völlig wahnsinnig, wenn ich die einfach ignoriere und lospresche. Ich plädiere allerdings dafür, dass die ganze Sache dann auch fair diskutiert wird. Und das habe ich von Anfang an, glaube ich, angeboten. Ja klar, es ist auch schön, dass du da bist. Das ist überhaupt nicht die Frage. Ich möchte da jetzt noch eine Frage hinterher schießen. Ich kann verstehen, dass du sagst, es gibt wirtschaftliche Zwänge mit Drittanbietern, dass man da Verhandlungen über Preise und sowas führt und dass das nicht veröffentlicht werden kann. Was ich gerade nicht verstehe ist, warum kann man nicht zu einem Rechtsanwalt, Steuerberater, was auch immer gehen und hinsagen, pass auf, wir wollen das so und so machen, ganz ab von irgendwelchen Preisenstrukturen oder sonst was und sagen, wir machen das in der Partei, wir machen das so, wir machen das so, ist das sinnvoll? Meinetwegen jetzt, wo es da ist, auch nur sagen, hier ist das die Sache von der Weg, guck dir das an und jetzt sag uns mal, ist das gut, ist das nicht gut? Ich könnte sogar verstehen, und jetzt wieder ein Zug da, ich hasse meine Wohnsituation. Du bist Bahnwärter. Ja, ich Ruhrgebiet halt, ne? So, ich sag mal so als Vorschlag zum Beispiel. NRW, Bund sagt, wir machen zusammen ein Gutachten und wir sagen, Bayern, such bitte einen aus. Du bist unabhängig, such einen Gutachter aus. Dann kann hinterher auch keiner sagen, es ist ein Fälligkeitsgutachter. Ich weiß nicht. Wenn man da die ganzen wirtschaftlichen Dinge rauslässt, wo man nachvollziehen kann, dass da Geheimhaltung gilt, weil da Verträge und sowas laufen. Und nur diese Bewertung rausnehmen, geht das nicht? Also wie gesagt, ich frage mich als blöder Ingenieur. Hab ich angeboten. Also Carsten wird es, wenn er sie mir gelesen hat, bestätigen können, dass der Satz, die Vorstände sind für ein Jahr gewählt, der Shop gilt länger, den der Tobias vorhin benutzt hat, ich den zumindest unabhängig vom Tobias selber da reingeschrieben habe in seine Mail, da standen auch andere Dinge drin, dass ich auch in dieser Mail um Transparenz gebeten habe bezüglich der Vorgänge, die zu dieser Mail geführt haben, da habe ich noch keinerlei Info zu bekommen, ob ich das darf oder nicht. Das heißt, ich bemühe mich um diese Dinge und meine Intention ist, dass, sagen wir mal in einem halben Jahr, wir vernünftig zusammenarbeiten können. Ja, und es gibt vielleicht zwei Shops, das mag so sein, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich habe kein Problem damit, wenn ein NRW-Shop kommt. Ich weiß, dass laut Satzung der vom Bundesvorstand genehmigt werden muss und dass vielleicht manche Leute denken, der Bund mauert da. Ich weiß, dass, also ich erzähle euch mal eine kleine Geschichte dazu. Ich habe nicht nur mit dem Michael telefoniert, ich habe, bevor ich überhaupt, ich sag mal, aktiv tätig geworden bin, mit dem Kungler telefoniert, mit dem Datenschutzbeauftragten, dem Bastian aus Brandenburg und diversen Leuten. Ja, alle zu möglichen Ideen. Es gibt die Idee von einer AG für den Geschäftsbetrieb, also nennen wir es mal Shop, man kann ganz andere Dinge noch darunter fahren. Gibt diverseste Ideen dazu. Und die habe ich alle zusammengetragen und habe die zusammengetragen für dieses Treffen über Pfingsten in München. Ich selber war zu der Zeit heftig krank für ungefähr 2 Wochen, deswegen konnte ich da nicht viel tun. Und ich bin reingegangen, eigentlich aus der Analyse raus, es wird so eine Form von GmbH geben. Und rausgekommen aus dem Treffen ist, nein, wir machen intern, weil wir haben diese und diese Dinge besprochen und bewertet. Und dann habe ich gesagt, okay, mach mal intern. Ich habe weder mit dem einen noch mit dem anderen Problem. Die interne Lösung hat den hohen Charme, dass wir mit viel, viel weniger Geld, also wir müssen den Piraten viel weniger Geld aus der Tasche ziehen und können viel mehr für die Parteienfinanzierung tun. Aber wir haben die Probleme in Richtung Produkthaftung, deswegen importieren wir nicht. Wir haben die Probleme in Richtung Körperschaftssteuer, deswegen machen wir vielleicht wenig Gewinn und so weiter. Das heißt, wir haben, wenn wir die interne Lösung gehen, Aufgaben zu bewältigen, um Risikominimierung zu betreiben. Und das machen wir. Und wenn ihr euch als die schärfsten Kritiker oder die schärfsten Bedenken, auch die validesten Bedenkenträger, weil am längsten durchdacht schon für das Ding entpuppt, dann bin ich gerne bereit, jederzeit bereit, mich dem zu stellen, wenn ich Dinge habe, die ich euch vorlegen kann. Also, warte. Das ist uns zu lang, das ist uns eine große Verkettung. Du hattest mich auch angesprochen. Also erstmal interessant, dass deine Empfehlung wohl war, raus GmbH. Nee, halt. Das war nicht meine Empfehlung. Das war, ich habe einfach Informationen gesammelt innerhalb der Partei. Da gehörte die Information von Michael zu, da gehörten Informationen zu, die der René in irgendeinem PDF von oder in irgendeiner PowerPoint-Folie von vor 2-3 Jahren schon vorgegeben hat oder der Bernd Schlömer. Da, und aus der Analyse, das war nicht meine Empfehlung, das war eine Analyse. Und es gab andere Leute, die haben ganz vehement gesagt, ihr seid völlig bekloppt, das nach außen zu geben, weil ihr nach außen, von außen nur Gewinne, und zwar auch nur Teile von Gewinnen zuführen könnt, während ihr von innen die reinen Umsätze. Also wenn ich eine Kaffeetasse für 1 Euro verkaufe, wie ich sie einkaufe, kommt noch ein bisschen Raumkosten drauf, verkaufe ich sie für 1,20 Euro, habe ich 1,20 Euro Parteienfinanzierung. Du musst die mit einem externen Ding für 2 Euro verkaufen, um 50 Cent Gewinn zu haben und kannst davon 40 Cent abführen. Und das ist der hohe Charme der internen Lösung. Und du schweifst wieder ab. Wir waren nur bei der Feststellung, es ist nur eine Analyse von dir gewesen, wie es jetzt scheint. Also deine Analyse war mit den Gesprächen die externe Version. Okay, dann hat der Bund sich entschieden, wir machen das ganze Ding intern. Jetzt habt ihr das Problem, dass ihr, oder ihr möchtet gerne nur 17.500 Euro wegen Körperschaftssteuer umsetzen. Ist das richtig, dass das quasi das Ziel ist, weil ihr ja auch nicht auf Gewinnmaximierung aus seid, richtig? Nee, falsch. Wir haben die Möglichkeit, so zu agieren. Wenn wir wirklich. Du hast es als große Aufgabe beschrieben, dass dieses Ziel zu erreichen, gerade 3 Sätze vorher. Dann habe ich das falsch formuliert oder du hast es falsch verstanden. Wenn wir ein Problem bekämen mit der Körperschaftssteuer und die Körperschaftssteuer wirklich ausstrahlen würde auf die Gesamtpartei, dann habt ihr doch völlig recht, dann wären wir ja völlig wahnsinnig, wenn wir das machen würden. Um dem aus dem Weg zu gehen, sagen wir, wir können natürlich Gewinne klein halten, beziehungsweise gegen Null fahren. Das heißt, wir müssen keine Gewinne machen und damit haben wir das Körperschaftssteuerproblem erledigt. So, und diese Aussage, das wäre super, wenn das irgendwo mal von einem Fachmann geprüft werden könnte. Genau das, weil ich habe da meine Zweifel dran. Ich bin aber auch kein Steuerberater, aber ich würde gerne diese Aussage mal prüfen lassen. Bei uns kommt sie nicht vor, diese Aussage. Deswegen kann man das nicht prüfen lassen. Wir wären da wahnsinnig, wenn wir sowas prüfen würden, weil eine UG ist nicht dafür aus, das Gewinn klein zu halten. Also das ist das andere Prinzip. Carsten, dann sei auch fair. Also ich habe an den Vorstand NRW geschrieben, dass ich gerne gemeinsam einen Fragenkatalog für ein Gutachten hätte. Weil natürlich ist eine externe Gesellschaft unterliegt. Auf das Telefonat mit Klaus bezieht, oder? Nicht nur, sondern auch, ich habe danach noch eine Mail an euch geschrieben. Nachdem der Klaus gesagt hat, er wäre raus, habe ich eine Mail an euch geschrieben. Da steht's, glaube ich, nochmal dran. Muss ich aber nachgucken, aber ich meine, da steht's drin. Ja, also ich kann mich jetzt an den Dialog zwischen dir und Klaus kann ich mich jetzt erinnern. Und da war, glaube ich, das Hauptthema, dass man einen gemeinsamen Prüfer beauftragt, der sich beide Konzepte unabhängig voneinander anschaut, um zu sagen, das und das hat diesen Charme und das hat diesen Charme oder die und die Gefahr ist dort. Ich glaube, das war der Inhalt, ne? So war der Inhalt, das kann ich bestätigen, weil das meine Idee war, die ich mal vorgeschlagen hatte und ich hatte das so an Klaus weitergegeben. Okay. Ja, das haben wir auch nicht gänzlich abgelehnt. Das auf keinen Fall. Das müsste Klaus auch geschrieben haben. Das ist auch dokumentiert in der vorletzten Vorstandssitzung. Da müsste man eventuell nochmal das Datum hinzufügen. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Da ist das dokumentiert, dass wir gesagt haben, dass dem stehen wir offen gegenüber, diesen gemeinsamen Bewerten, weil wir lassen uns auch in NRW intern bewerten. Das ist auch eben angeklungen. Es sollte ja mal einen Podcast mit einem Basispiraten geben zu dem Thema, wo es ein Gespräch dann gab. Und der hat uns seine Bedenken halt vorgetragen. Und die haben wir auch dankbar aufgenommen. Also wir lassen uns auch intern bewerten. Ja, da sind wir nicht verschlossen. Und es ging halt in der Mail von Tom auch darum, dass wir das intern wohl mal oder durch einen externen Prüfer bewerten lassen. Dem haben wir uns nicht entgegengestellt. Nur haben wir gesagt, wir lassen uns jetzt nicht dadurch, dass da jemand prüft, bremsen. Weil der Bund wird auch seine Geschichten weitergehen, das hat der Klaus auch gesagt, soweit ich mich erinnern kann. Das wäre jetzt kein Grund zu sagen, wir legen jetzt erstmal die Aktivität wieder zurück auf Eis, weil wir das schon 2,5 Jahre jetzt gemacht haben. Und das habe ich auch gesagt, das gebe ich auch völlig offen zu, mein Vertrauen bezüglich Bundesvorstand in dieser Angelegenheit, in dieser speziellen Geschichte zerstört ist. Und das habe ich ja schon dargelegt, wie es gekommen ist durch diese andere Ausführung. Also zwischendurch muss ich mich bei Thomas, der sich jetzt ja gerade als Prügelknabe hergibt, der jetzt da das ganze Feuer da links und rechts kriegt, erstmal bedanken, dass er das ganze Spielchen hier mitmacht. Der Plan war ja eigentlich, dass auch mehr Leute dabei sind. Das, was wir heute machen in Sachen Transparenz, es geht ja nicht nur darum, auf dem Bund rumzuhacken, es geht auch darum, für den Hörer. Nein, ich habe es jetzt mal überspitzt gesagt. Es geht auch darum, dem Basispiraten im Bund oder NRW zu informieren, wie denn der Stand ist. Und deswegen würde ich genau dazu, wir haben ja kein Gutachten, sondern eine Bewertung eines Steuerberaters, vielleicht den Michael einfach mal bitten, welche Erfahrung er denn mit der Fragestellung gemacht hat und was sinngemäß in der Bewertung drin steht. Da hat NRW ja schon mal vorgelegt. Das können alle Beteiligten ja sicherlich gebrauchen. Warum ist NRW denn jetzt der Meinung, dass die UG der richtige Weg ist? Warum müssen wir Mehrwertsteuer denn einnehmen? Und warum muss denn die Tasse in NRW dann mehr kosten als beim Bund? Also ich würde mal einfach hier zitieren aus der Einlassung meines Steuerberaters. Ich muss vorausschicken, der ist unabhängig und hat keine Richtung bekommen, wo er hin bewerten soll, sondern ich wollte einfach wissen, was er dazu sagt. Ich zitiere mal. Dieser wirtschaftliche Geschäftsbetrieb unterliegt auch der Umsatzsteuerpflicht. Von daher die Tasse für 1 Euro und für 1,20 Euro weitergeben, kannst du schon mal vergessen. Da gemäß § 2 Umsatzsteuergesetz eine unternehmerische Tätigkeit ausgeführt wird. Bei Einnahmen bis zu 17.500 Euro kann von der Kleinunternehmerregelung Gebrauch gemacht werden, die zur Folge hat, dass Umsatzsteuer nicht abgeführt werden muss, sofern sie nicht gesondert in Rechnung ausgewiesen wird. Dieser gesondert geführte wirtschaftliche Geschäftsbetrieb muss, wie jedes andere Unternehmen auch, eine eigene Buchführung unterhalten und entsprechende Unterlagen in Form von Gewinnermittlungen und Steuererklärungen dem Finanzamt einreichen. Dann hat er halt seine Empfehlung gegeben, die Alternative ist die Ausgliederung in Form einer GmbH oder UG. Das wäre das aus der Einlassung meines Steuerberaters. Jetzt Vorsicht, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, geht es da um die Umsatzsteuer und nicht um die Körperschaftssteuer. Dann lese ich den Paragraph davor auch noch vor. Für den Fall, dass die Satzung dies zulässt, kann die Partei einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhalten, der als unselbstständiger Teil der Partei der Besteuerung unterliegt. Da gemäß § 5 Absatz 1 Ziffer 7 Körperschaftssteuergesetz die Steuerbefreiung hierfür nicht zur Anwendung kommt. Und das genau ist der Fall, wo er gesagt hat, seid ihr wahnsinnig. Denn sobald ihr über diese 17.300 Euro oder wie viel das ist kommt, geht die ganze Partei in die Körperschaft. Das ist nicht zu verhindern. Da müsste ich diesen Paragraphen sehen. Also kann ich jetzt so nicht nachvollziehen. Also meine Informationen sind andere, nämlich dass das getrennt bewertet wird. Da stand, kannst du den ersten Satz dann nochmal von vorlesen? Irgendwie der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb geht in einen eigenen Bereich, der für sich alleine bewertet werden muss. Sollte ich den ersten Teil von dem verstanden? Lies das bitte nochmal eben vor. Also ich fange oben nochmal, es ist einer drüber. Also für den Fall, dass die Satzung das zuliest, tralala, der als unselbstständiger Teil der Partei der Besteuerung unterliegt. So, das ist die Aussage. Die Firma, genau, als Teil. Ja, ihr seid der Shop, was auch immer, ist Teil der Partei und unterliegt der Besteuerung. Da gemäß § 5 sowieso Körperschaftssteuergesetz die Steuerbefreiung hierfür nicht zur Anwendung kommt. Dieser wirtschaftliche Geschäftsbetrieb unterliegt auch der Umsatzsteuerpflicht. Da gemäß irgendwelcher Paragraphen eine unternehmerische Tätigkeit ausgeführt wird. Und das war ganz klar seine Empfehlung, tut das nicht. Ja, aber ich höre da raus, immer nur dieser wirtschaftliche Geschäftsbetrieb und nicht die Gesamtpartei. Und das ist ja der Knackpunkt der Kritik eigentlich, der Gefahr, die der Tobias vorhin an die Wand gemalt hat, dass nämlich die Gesamtpartei dann in diese Steuerpflicht reinkäme. Das hat der Steuerberater ja gesagt. Aber es geht ja nicht darum, dass irgendwer hier Recht behält oder so, oder dass ich Recht behalte, weil ich sage, so sieht das für mich aus, sondern es geht ja darum, das eben sinnvoll zu prüfen. Nehmt dieses Dokument, der Link ist im Pad drin, das ist öffentlich, das ist frei verfügbar, prüft es durch Fachleute. Podcast verlinkt. Bitte? Werde ich auch im Blog verlinken, nochmal für die Leute, die über den Blog gehen. Genau. Und nehmt das Ding und nehmt es als Grundlage. Es geht nicht darum, dass hier irgendwer Recht behält. Nach meiner Einschätzung, und wenn ich Unrecht habe, kann ich verdammt gut damit leben, weil ich kein Steuerberater bin und meine Kompetenz damit nicht angekratzt wird, wenn ich hier Unrecht habe. Ich sage ja einfach nur, dass ich das nach meiner Einschätzung eben auch so sehe, aber ich bin halt kein Berater und andere, die Fachkompetenz haben, haben das eben halt auch gesagt. Und jetzt hat der Michael das getan, was ich mir eben gewünscht habe, damit wir eben nachvollziehen können, warum NRW jetzt denn diesen Weg der UG geht. Ich möchte das noch aus meiner Sicht sagen. Mir persönlich, um es mal ganz drastisch auf Deutsch zu sagen, ist es vollkommen scheißegal, ob dieser Shop innerhalb oder außerhalb der Partei ist. Ich würde nur gerne nachvollziehen können, warum es so ist. Und ja, wie Tobi gerade sagte, da fehlt mir dann die Bewertung. Naja, ein Punkt, den wir noch anführen, eigentlich anderthalb Punkte, ist auf jeden Fall, dass wir eine politische Partei sind und wir sollen Politik machen und nicht irgendeinen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb betreiben. Und das andere ist, das wurde auch schon mehrfach angesprochen, dieser Vorstand, beide Vorstände werden eventuell nächstes Jahr schon so gar nicht mehr bestehen und wir geben eine gewisse Verantwortung weiter. Ja, das, was wir jetzt da tun, da haben wir in NRW zum Beispiel abgelehnt, im letzten Vorstand zu machen, weil es kam in den letzten Wochen dieses Vorstandes auf. Das heißt, wir haben gesagt, es muss mindestens der jetzt neu gewählte sein. Allerdings übergeben wir in NRW in Anführungsstrichen nur eine UG mit einem Geschäftsführer. Was der Bund allerdings übergibt, ist die Verantwortung eines internen Geschäftsbetriebes dann an den nächsten Vorstand. Und ich weiß nicht, was davon jetzt besser ist. Das möge jeder selber bewerten. Ich finde, diese Gesamtverantwortung, die zwar jetzt Tom als Beauftragter hat, aber die Verantwortung bleibt trotzdem beim Bundesvorstand, die würde ich nicht tragen wollen, erstmal so als neu gewählter Vorstand dann. Ja, aber es ist ja unabhängig von der Geschäftsform. Also es geht ja darum, ein valides Geschäft auf die Beine zu stellen. Also ich denke, die Prämissen unterhalb oder die zur Entscheidung für eine Geschäftsform führen, sind auf allen Seiten gleich und die werden bewertet. Und wenn die bewertet werden, dann kommen wir einfach ganz pragmatisch zu irgendeinem Schluss. So, und der Schluss derzeit mit dem Informationsstand, den ich habe, ist, dass es sehr valide ist, das Baby innerhalb der Piratenpartei hochzuziehen, weil es eben separat bewertet wird. Ich lese mir natürlich das Gutachten nachher nochmal durch, aber bitte jetzt nicht während der Diskussion. Weil wir keine Gefahr haben wegen Produkthaftung, denn wir kaufen in Europa und importieren nicht selber. Und weil wir eben immense Vorteile in Richtung Ausschöpfung der Parteienfinanzierung haben, die wir mit dem externen so nicht haben. Und das ist eben das Hauptaugenmerk, warum überhaupt ein Job gemacht wird. Den macht ihr ja auch. Aber du weißt auch, dass es eine Obergrenze bei der Parteienfinanzierung gibt. Und wenn der Job richtig läuft, ist diese Obergrenze irgendwann völlig egal, weil die völlig überrannt wird. Also das ist vielleicht ein Argument für die ersten ein, zwei Jahre, okay, aber danach ist es völlig irrelevant. Dann kannst du ihn ausgliedern. Spielt doch gar keine Rolle, dann kannst du ihn immer noch nach draußen geben. Also wie lange es relevant ist, dieses Argument, stimme ich dir zu. Wenn wir weiter politischen Erfolg haben, wird das Argument sich in Luft auflösen. Und dann spricht natürlich nichts dagegen, den Shop dann in eine GmbH oder wohin auch immer auszugliedern. Darf ich dir nochmal, Michael, eine Frage stellen? Erstmal ist ja vielleicht auch unabhängig jetzt von der Bund-Variante interessant zu hören, wie weit ist denn der Fanshop in NRW? Wann kann oder wann soll der Fanshop online sein? Und die Frage der Produkthaftung würde mich auch interessieren. Der Tom hat gerade was Passendes gesagt, das hätte ich jetzt in meinem Laienverständnis auch so gesagt, solange wir das Zeug in Deutschland aus Deutschland kriegen und nicht irgendwoher importieren, haftet ja derjenige, der das Zeug herstellt. Ne? Wenn der Teddy einen Knopf hat, wo ein Kind den Knopf verschluckt oder weiß der Geier, was passieren mag. Wieso müssen wir sowas in eine UG auslagern, so ein Risiko? Also das mit der Haftung war ja ohnehin ein auch nicht von mir ausgesuchtes Scheißbeispiel, warum man zum Beispiel es besser außen betreibt. Da haben wir schön was konstruiert. Ich sehe die Gefahr eigentlich eher kaum. Aber trotzdem ist es Fakt, da hat der Tom auch recht, zunächst mal, wenn man nicht selbst kauft in Fernost und selbst in Verkehrbringer ist, ist man nicht in der Haftung. Rein rechtlich, zu der moralischen Seite komme ich gleich noch, rein rechtlich ist man nicht in der Haftung. Es gibt allerdings eine Geschichte, und das ist kenne ich aus eigener Erfahrung, wenn ein Hersteller oder Vertreiber pleite geht, und das ist durchaus üblich, dann rutscht man als Verkäufer direkt an die zweite Stelle. Das ist auch in der UG natürlich so, aber insofern ist das in der UG einfacher, weil ich darf so eine Firma gar nicht betreiben ohne eine Betriebshaftpflicht. Das ist bei dem, ich weiß nicht, ob die Partei für diesen Betrieb da auch sowas plant. Jo, klar. Okay, das macht Sinn, dann haben wir eigentlich die gleichen Voraussetzungen. Also ist die Produkthaftung bei egal welcher Variante egal. Oder abgedeckt, sagen wir so, nicht egal, sondern abgedeckt. Rein rechtlich ist die Produkthaftung abgedeckt. Womit ich als Pirat ein Problem habe, und das solltet ihr mir einfach glauben, weil ich auch nebenher so ein bisschen Pirat bin, wenn meine Partei direkt wirtschaftlich tätig wird, ob man jetzt einen Zweck der Gewinnerzielung hat oder nicht, das kann ich ja eh kaum nachvollziehen, da muss ich glauben. Das tue ich dann auch gerne. Das stimmt nicht, das wirst du nachvollziehen kann können. Kann ich zu Ende reden? Also ich weiß, ihr habt es vielleicht sehr transparent vor, das ist auch sehr lobenswert, dafür wird euch die Branche lieben. Nur Fakt ist eins, die Piraten geben es an Leute und wenn dann wirklich was passiert, dann ist es die Partei, der da dran hängt. Und wenn es im Shop passieren sollte, dann habe ich immer noch die Möglichkeit zu sagen, sorry, das ist eine Firma, die verkauft zwar für die Piratenpartei und da ist eine Gesellschaft da drin, aber es ist nicht die Partei. Also man hängt schon nicht so ganz da dran. Also mit dem Argument durftest du keine Streumittel mehr zur Werbung verteilen. Weil den Punkt habe ich ja auch ins Bett geschrieben, der ist für mich auch noch nicht relevant beantwortet oder valide beantwortet, weil ist, wenn wir als Piratenpartei mit piratenpartei.de Logo versehen ist, Feuerzeug verteilen dort explodiert. Dann mag es so sein, dass erstmal irgendein Lieferant oder irgendein Hersteller in der Produkthaftung steckt, aber politisch gesehen wirft das ein enorm schlechtes Licht auf uns. Und deswegen hat der Shop auch nicht vor, ich sag mal, Feuerwerkskörper und Feuerzeuge zu verkaufen. Der interne Shop. Also der interne Shop hat auf seiner Startseite, die ich gerade aufhabe, Feuerzeug. Nein, das ist falsch. Sorry. Der externe Shop, ich habe mich vertan. Ja, okay. Du hast recht. Der externe Shop hat es nicht vor, der interne Shop macht's, weil halt Feuerzeuge gewollt werden. Also da stimme ich dir zu. Da muss man immer sehr, sehr fein aufpassen auf die Qualität. Also wir werden in unserem Shop ein Zippo haben. Ja, wie gesagt, da spricht überhaupt nichts gegen und ich bin weiterhin bereit, da Dinge zu koordinieren und abzustimmen und auch Konzepte zu vergleichen. Kein Thema. Also wir werden zumindest am Anfang solche Dinge nicht haben. Ja. Bernd? Ja? Ich würde gerne nochmal auf die Frage antworten, die gerade gestellt wurde, nämlich wann das in NRW an den Start gehen soll. Ja. Mach das. Ja, ich hänge so ein bisschen natürlich an der Nadel des NRW-Vorstandes, weil ich bin ja noch kein Geschäftsführer, ich kann noch nicht tätig werden. Fakt ist aber, sowohl das Sortiment als auch die Menschen im Hintergrund stehen bereit. Und wir haben einen ganz ähnlichen Zeitplan. Wir gehen davon aus, wenn wir es bis Ende August auf hinkriegen, rein rechtlich die Geschichte zu gründen, dass wir Mitte Oktober online gehen. Und wir haben definitiv vor, in Bochum auf dem Bundesparteitag mit großem Besteck aufzulaufen, mit Getränken, mit T-Shirts und so weiter. Müssen wir mit dem Bund mal absprechen, wie wir das machen. Aber das ist so unser Hauptstarttermin in der Optik. Der Shop wird eher an live gehen, Mitte Oktober. Gut, ich hatte ja gerade auch den Tom gefragt, wo man diese ganzen Sachen, die da im Hintergrund laufen, finden kann. Gibt es bei euch eine Seite, wo ich alles nachlesen kann oder nicht? NRW bin ich ein bisschen weiter, weil ich viele Gespräche schon mit euch geführt habe darüber. Aber wenn ich jetzt komplett umblick, was NRW wäre, angehen würde, wo würde ich es finden? Habt ihr da so eine Seite? Ich habe es Tom gefragt, ich muss es fairerweise jetzt euch auch fragen. Es gibt keine Seite, da bin ich ähnlich wie Tom. Ich kann seine Argumentation nachvollziehen. Stehe ich absolut dahinter. Man kann gewisse Dinge, bevor sie unterschrieben sind, nicht rausgeben. Und ich darf geschäftlich nicht tätig werden, bis ich offiziell Geschäftsführer bin. Das ist hochgefährlich und das werde ich nicht tun. Sobald es was dazu gibt, gibt es eine Seite, die ist schon in Vorbereitung. Und dann werdet ihr auch ganz schnell sehen, was wir vorhaben. Ja, aber das klingt ja so, als wenn wir nichts veröffentlichen würden. So ist es ja nicht. Also bei NRW ist es halt so, dass die ganzen Dinge durch den Vorstand laufen und dann auch in den Vorstandssitzungen laufen. Das Gutachten müsste auch in der letzten Vorstandssitzung verlinkt worden sein. Wir haben immer Punkte da drin, protokollieren die mit, haben auch eine Mumble-Session gemacht dazu. Das war noch vor der Wahl, also vor dem 1. Juli müsste das sein, oder Juni, wann war das? Juli, ne? Meine ich. Juli. Genau, 1. Juli, da hatten wir noch eine Mammelsitzung hier, da war der Bund auch anwesend, in Person von Matthias Schrade und Swanhild Hörend. Da haben wir das vorgestellt und wir haben es ins Liquid Feedback der NRW-Instanz reingekippt, das Konzept. Also wir veröffentlichen das schon, wenn wir etwas haben, was wir veröffentlichen können, sodass da auch die Leute informiert werden können. Das Gränis hat sich übrigens die Arbeit gemacht, die letzten beiden Vorstandssitzungen zu nehmen und alles zum Thema Shop zusammenzuschneiden. Das ist ungefähr eine Stunde lang aus zwei Sitzungen, wo man gut nachvollziehen kann, warum man denn jetzt zu einer UG gerät oder diese oder jede Entscheidung gefällt wird. Ich muss da kurz um Verzeihung bitten. Also absolut klar, was Carsten sagt, stimmt. NRW veröffentlicht alles, das wollen wir ja auch. Ich habe jetzt schon den Tunnelblick auf das Sortiment, auf die Produkte und auf die Aktionen, die wir vorhaben. Sorry, da kann ich eben noch nichts zu sagen. Ja gut, das hatten wir ja gerade zu Tom auch gesagt, dass das nachvollziehbar ist wegen Händlerpreise und so weiter und so fort. Ich möchte euch vorschlagen, drum bitten, euch mitgeben an Bund und an NRW. Wenn ihr die Zeit habt, ich habe sie leider nicht, ich weiß nicht, ob Tobi sie hat, die ganzen Sachen, die veröffentlicht worden sind, sind ja irgendwo im weiten Web verstreut. Wenn ihr uns die Links gebt, werden die bei uns dann auch zu diesem Podcast veröffentlichen, damit jeder, der es hört, das nachlesen kann, wenn er möchte. Also wenn ihr das machen würdet, würden wir uns sehr darüber freuen. Ich habe dann noch so zwei, drei Fragen an euch beide, sowohl an Thomas als auch an Michael, der Transparenz halber. Wie seid ihr eigentlich an diesen Job gekommen? Also wie gesagt, ich habe mich, habe ich ja vorhin ganz am Anfang schon erzählt, auf die Unterstützerliste von Swanhild gesetzt. Die ist dann per Vorstandsbeschluss als Komplettliste quasi durchgewunken worden. Damit war ich Beauftragter. Dann ist der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb nochmal speziell ausgeschrieben worden. Da habe ich mich dann auch drauf beworben. Also ich sag mal, am Anfang war es Zentraleinkauf. Und ja, bin dann vom gesamten Bundesvorstand einstimmig dazu bestimmt worden. Ich muss dazu sagen, ich bin ja seit Sommer 2009 Pirat, bin aber so nebenher im Beruf mit Leib und Seele Kaufmann, auch ausgebildet, also nicht nur aus Spaß, sondern ich kann den Job und war insofern auch immer in der AG Werbemittel. Und wir haben relativ früh erkannt, dass wir, was den Betrieb eines Fanshops angeht, Potenzial haben, was der Partei ermöglicht, Gelder für die Partei zu generieren und nebenher für alle Piraten tolle Artikel zu organisieren. Und wie gesagt, vor 2-3 Jahren gab es die ersten Konzepte und Carsten weiß das, der war auch in der AG Werbemittel. Wir sind da immer mit schwanger gegangen, haben es aber nie auf die Straße gebracht, weil es auch von verschiedensten Gruppierungen, auch aus Berlin, immer wieder Hinweise gab, ja, wir machen das bald. Und jetzt, als es dann im NRW-Wahlkampf auch aus allen Ecken das Echo kam, die Wähler, die Leute, die Menschen, die Piraten wollen, Sachen, die gehen weit über das hinaus, was Werbemittel betrifft, hat der Vorstand mich angesprochen, ob ich das als Geschäftsführer übernehmen würde. Ich habe mich also nicht beworben, sondern das hat sich, ich denke mal, quasi aus der Tätigkeit in der AG Werbemittel und den Dingen, die ich halt beruflich mache und kann, ergeben. Ja, dann solltest du dazu auch noch ergänzen, dass das begrenzt ist, ne? Weil das gehört dazu. Das ist auf ein Jahr begrenzt und dann werde ich mich natürlich trotzdem auch auf diese Ausschreibung wieder bewerben, aber mir ist das bewusst, dass es erstmal für ein Jahr ist. Gibt es denn schon die entsprechenden Verträge? Sind die schon geschlossen worden oder sind noch in Erarbeitung? Also am Ball jetzt. Dazu kann ich was sagen. Weiß Michael im Moment nichts drüber, weil der Vorstand gerade dran arbeitet. Das ist im Moment der Schritt, den wir machen müssen. Das heißt, Gesellschaftervertrag aufsetzen und so weiter. Da kann Michael nicht einbezogen werden. Das müssen wir selber tun und das ist jetzt gerade der Schritt, der kommt. Also es ist noch nichts unterschrieben auf NRW-Seite. Wie sieht es beim Bund aus? Also ich habe keinen Vertrag, weil ich kein Geschäftsführer bin und auch kein Geld verdienen werde. Und ja, ist auch derzeit nicht zeitlich begrenzt. Habe ins Bett geschrieben, zeitliche Begrenzung halte ich für einen nicht ganz glücklichen Ansatz, weil ich bin da eher aufgabengetrieben als Zeitfenster getrieben, gerade in dem Umfeld, in dem jetzt innerhalb des Bundes, sage ich mal, gearbeitet wird. Aber darf ich vielleicht auch noch eine Frage stellen? Klar. Und mich würde interessieren, Michael, wie auf eurer Seite dann die Gelder zu der Partei kommen, also wie da das Finanzierungsmodell in Richtung Partei geht. Das ist relativ einfach. Alles, aber restlos alles, was als Gewinn übrig bleibt, kann an die Partei abgeführt werden und wird auch an die Partei abgeführt werden. Und ihr bildet dann keine Frage. Ihr müsst doch erst noch Kapital aufbauen, habe ich bei der letzten Sitzung im Ohr gehabt. Also ihr könnt nicht direkt alles abführen. Das ist alles Verhandlungssache. Wenn man einen guten Steuerberater hat, kann man da alles Mögliche machen. Und wir werden ein bisschen Kapital aufbauen. Wie viel, das wird sich halt auch ergeben. Keiner weiß, wie doll das Ding läuft. Aber Fakt ist, dass wir so viel wie möglich natürlich an die Partei zurückschießen wollen. Da gibt es aber noch einen ganz anderen Punkt. Wir müssen erstmal jetzt endgültig klären, welche Gesellschaftsform das ist und wie viel das Stammkapital wird, weil davon hängt ab, ob wir Rücklagen bilden müssen oder ob wir sofort die Gewinnabführung starten können. Das ist noch gar nicht fix. Ja, das meine ich ja, genau die Frage. Gut, das muss dann noch geklärt werden. Sag bitte noch mal eben was, das ist ja auch ein Unterschied. Du wirst ja ein Geschäftsführergehalt kriegen, Michael. Vielleicht magst du auch mal eben erläutern, warum das sinnvoll ist, deiner Meinung nach, oder aber eben nicht. Und vor allem, wenn man sagt, alle Gewinne werden abgeführt, gerade bei der GmbH oder UG ist es ja ganz, ist von Gewinn natürlich auch gemeint, abzüglich irgendwelcher Kosten und Gehälter. Gewinn ist immer abzüglich irgendwelcher Kosten und Gehälter, ganz klar. Zu meinem Gehalt kann ich gerne was sagen, ist noch nicht verhandelt. Wir haben eine grobe Linie, 1000 Euro gesagt. Ein Geschäftsführer muss ein Gehalt verdienen, und zwar ein angemessenes. Ansonsten kommt das Finanzamt über uns, und zwar wie die Hölle. Also man kann da nicht viel tricksen. Es muss schon ein bisschen Geld geben. Und jeder, der mal einen Laden, einen Shop aufgebaut hat, wir hatten lustigerweise in Gelsenkirchen die Diskussion mit einem Piraten, der sagte, es wäre eine Unverschämtheit, für 1000 Euro zu arbeiten, wir würden uns hier ausbeuten. Ja, ich beute mich aus, ich stelle mich zur Verfügung. Ja, jetzt um das direkt mal auszuräumen, aus Kritikersicht jetzt, ja, da ist einer, der alle Piraten arbeiten eher ehrenamtlich, aber der Michael, der zieht sich jetzt die 1000 Euro ganz einfach und dann kann er sie ja auch gleich spenden. Ich sage dazu, man kann sich denken, dass es nicht meine Meinung ist. Also ich gehe da mal auch kurz rein. Also auch der interne Shop wird Leute anstellen und die bezahlen. Also ich denke, die externe GmbH wird ja auch nicht nur den Michael haben wahrscheinlich. Von meiner Seite aus, ich kriege aber kein Geld dafür. Also weder die Software, die meine Frau schreibt, noch die, also diese spezielle Software jetzt für die Sammelbestellung, noch ich arbeiten gegen irgendwelches Geld. Was mich dann auch noch interessieren würde, in dem Zusammenhang mit der Gewinnabführung. Also mir ist völlig klar, dass ihr die GmbH erstmal aufbauen müsst. Es wäre ziemlich wahnsinnig, wenn ihr keine Rücklagen bildet, weil dann seid ihr bei dem ersten kleinen Windstoß, fallt ihr um. Mich würde aber schon mal das Tassenbeispiel vorhin stimmte schon. Also wenn ich die Tasse für 1 Euro einkaufe und gleichzeitig so verkaufe, dann bin ich eben nicht bei 1,20 Euro, sondern bei 1,19 Euro. Also Cent einmal geschenkt. Und ich habe diesen 1 Euro für die Parteienfinanzierungsabgreifung gewonnen. Und fahre ansonsten aber die Kostenrechnung des Shops als wirtschaftliche Einheit schon dann auch mit Einnahmen und Kosten dagegen. Das heißt, der Gewinn dieser internen Geschäftsrichtung ist nicht nur der Umsatz, sondern ist tatsächlich auch die Kosten dagegen. Und da zählen auch die Leute zu. Das heißt, ich habe eine sehr schöne Gestaltungsmöglichkeit zugunsten der Partei. Und da würde ich gerne mal wissen, wie schön die NRW-Geschichte sich da gestalten kann. Also welche Preise nehmt diese blöde Tasse und auch nicht genau, sondern grob, wie steht ihr da kalkulatorisch da derzeit, um da der Partei welches Geld zukommen lassen zu können? Wir werden marktgerechte Preise anbieten. Und ich weise ausdrücklich darauf hin, dass das Ziel dieses Shops nicht die sogenannte Gewinnoptimierung ist oder Gewinnmaximierung. Das ist so ein herrliches Totschlagargument nach dem Motto, oh, wir beuten alle Piraten aus. Nee, das tun wir nicht. Wir werden die Preise nehmen, die man am Markt erzielen kann, aber wir werden nichts überziehen und wir werden keine unverschämten Dinge tun. Zur genauen Einzelkalkulation kann ich jetzt nicht sagen, aber ein Beispiel, diese Tasse, wenn die 1 Euro kostet, dann würdest du die bei uns wahrscheinlich für 2,45 plus Versand kriegen. So ungefähr. Das ist jetzt brutto, inklusive Steuer. Ja, schon, brauche gar nicht so genau, ist schon klar. Aber davon könnten dann zur Partei vielleicht 50 Cent rüberfließen, oder? Maximal. Oder vielleicht auch nur 10. Nein, das wird mehr sein. Das würde ich gerne verstehen. Dazu müsste man sich eine Einzelkalkulation angucken. Also du hast bei deiner Tasse zum Beispiel den Karton vergessen. Du hast den Versand vergessen. Wer zahlt das? Da zahlt der Kunde und der zahlt auch nur Vorkasse. Ich rede jetzt nur von der, mir ist völlig klar, dass Versand da ist, mir ist völlig klar, dass ich Nebenkosten habe wie Porto und so weiter. Also wir brauchen uns in die Ecke gar nicht reinzubegeben, sondern mir geht es wirklich darum, klarzumachen, wo der hohe Charme dieses internen Modells liegt. Ich will dich doch gar nicht an irgendeine Wand drängen. Ich möchte gar nicht unbedingt eine Kalkulation von dir wissen, sondern möchte nur herausarbeiten, ich kann bei dem internen Modell über den 1 Euro wirklich 1 Euro Tassen Einkaufskosten und Vertriebskosten oder Vertriebsweitergabe, kann ich hingehen und 1 Euro aus der Parteienfinanzierung abgreifen. Und der Carsten hat auch völlig recht, wenn wir Erfolg haben, wird dieses Modell auslaufen, aber derzeit ist es meines Erachtens nach hochrelevant. Und da wollte ich nur noch mal darauf hinweisen. Fakt ist, dass wir nur den Gewinn ausweisen können, nicht unsere Kosten, nicht unsere Einkaufskosten. Und ja, das bedeutet, dass ihr am Anfang eventuell ein bisschen mehr reinholt. Aber diese 17.000 Euro, die schaffen wir schon nach 4 Wochen, wie es aussieht. Also das ist für mich keine Größenordnung, die relevant ist, den Shop in der Partei zu betreiben. Habt ihr eine dunkle Ahnung, was da draußen lauert an Potenzial? Ich befürchte nämlich nicht. Also sage ich jetzt nichts zu. Also ja, ich denke, das sind jetzt auch Mutmaßungen. Das würde jetzt nur hin und her gehen, ohne untermauert werden zu können. Ich glaube nicht, dass das weiterhilft. Ja. Ich wollte den Michael trotzdem noch bitten, meine Frage von gerade zu beantworten. Weil die Fragen könnten so werden, auch so wird auch so mancher Pirat stellen, deswegen sollten wir der Frage vorgreifen. Welche? Die Frage, warum es sinnvoll ist, dir ein Gehalt zu bezahlen, abgesehen davon, dass es quasi ja zwangsweise erfolgen muss, dass ein Geschäftsführer ein Gehalt zahlen muss, auch ein angemessenes, was auch immer angemessen sein mag, könnte ja jemand sich darüber beschweren, dass du ein Gehalt beziehst. Deswegen wollte ich dir die Möglichkeit geben, dass du eben nochmal ganz klar sagst, warum es durchaus sinnvoll ist, dass auch ein Geschäftsführer dafür bezahlt wird. Also auch vielleicht in die Richtung, du wirst ja irgendwo ein bisschen Zeit opfern müssen, um diesen Shop betreiben zu können. Also es gibt diverse Tätigkeiten, die einfach erfolgen müssen. Es gibt diverse Reisetätigkeiten, Zulieferanten zu Herstellern, Gespräche mit Marketingleuten und so weiter und so weiter. Da wird eine Menge Zeit drauf gehen und es tut mir leid, ich muss von irgendetwas leben. Ich bin ein Nicht-Arbeitslosengeld-II-Empfänger, kann meine Zeit also nicht so einfach zur Verfügung stellen. Und dazu gehört dann eben, dass man das verbindet, dass ein Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft ein Gehalt haben muss. Dann haben wir halt gesagt, okay, dann muss es halt ein kleines Gehalt sein. Das ist eben so. Danke. Ich bin aber auch nicht Arbeitslosengeld-II-Empfänger und kann es mir trotzdem erlauben, mindestens ein Jahr lang zu, sag ich mal, 90% diesen Job zu betreiben, ohne zu verhungern. Tja, Tom, aber du trägst nicht die Verantwortung. Das macht für dich der Bundesvorstand. Bei uns ist es Michael. Ja, das ist eine Sache, die vergessen Leute oft. Der Geschäftsführer hat eine gewisse Verantwortung und Haftung. Und als ich Bekannten erzählt habe, was ich da vorhabe, hat man mich unisono für bekloppt erklärt, weil es eigentlich üblich ist, dass Geschäftsführer, die zum Teil ganz schnell mit einem halben Bein im Gefängnis sind, das ist eben so, dass Geschäftsführergehälter dieses zum Teil eben auch das Risiko mit abdecken. Das ist eigentlich Standard. Ich sehe die Sache, ich bin halt Pirat, ich mache es. Und eine ganz wichtige Sache möchte ich auf jeden Fall auch noch klarstellen. Ich hätte diesen Job genau wie Tom auch in NRW innerhalb der Partei gemacht, mit dem gleichen Engagement, mit dem gleichen Spaß, mit dem gleichen Betrieb. Aber ich halte, und nach Meinung von vielen Leute, die sich damit auskennen, halte ich den Betrieb in der Partei für nicht richtig. Und deswegen würde ich ihn auch gerne außen betreiben. Zur Haftung ist ja noch zu sagen, dass du tatsächlich den schwarzen Peter bei der Nummer hast. Die Partei ist Gesellschafter. Im Falle zum Beispiel der klassische Vorwurf, wenn der Laden pleite geht, Insolvenzverschleppung, würde man dir vorwerfen, nicht den Gesellschaftern. Das ist Fakt. Das ist das normale Risiko eines Geschäftsführers. Der leitende Angestellte ist dafür dahingehangen zu werden, wenn etwas schief geht, damit die Inhaber da rauskommen. Böse formuliert. Ja gut, aber du kennst mich, ich formuliere immer böse. Da gibt es ja auch noch den Punkt, dass sich der Vorstand quasi um die politischen Geschäfte kümmern kann. Also etwas delegiert und sagen kann, dort liegt die Verantwortung, dort ist der wirkliche verantwortliche Beauftragte, wir machen weiter Politik, ja. Und wir haben zwar die Kontrolle darüber, können die Richtung bestimmen, wie es weitergeht, damit es auch in Richtung Partei geht, damit die Philosophie dort umgesetzt wird und dort keine Waren verkauft werden, die irgendwie durch Kinder in den Zwang hergestellt wurden oder sonst irgendwas, sondern auch Fair Trade. Da habe ich übrigens vor dem Bund auch noch nichts von gehört, ob da Fair Trade-Produkte geplant sind. Das sind halt Dinge, die dann die Partei kontrolliert letztendlich, weil wir müssen uns da auch im Klaren sein, da läuft halt jede Menge Geld der Partei rein. Ja, und dann muss da halt einer auch den Kopf hier hinhalten und das ist in dem Fall Michael. Gut, das ist bei uns aber nicht anders. Bis auf die Haftung, da hast du recht, da stecke ich nicht so drin wie der Michael, ist aber die Tätigkeitsverteilung und dass der Vorstand sich politisch betätigen kann und wirtschaftlich den Rücken freikriegt, identisch. Nochmal eine Frage an beide Shops. Jetzt könnte man ja auch sagen, warum wird das nicht so gemacht wie in der Vergangenheit? Da haben irgendwelche anderen Shops, ohne Namen zu nennen, Piratenartikel verkauft. Das Logo ist ja frei verfügbar. Und wenn man da was gekauft hat, dann wurde ja gesagt, ja hier, Sie spenden 1 Euro oder 2 Euro, wenn Sie diesen Artikel kaufen. Das wird weitergeleitet an die Piratenpartei. Dann hätte man selber ja gar kein Risiko. Problem ist, Ich habe mal zwar nicht gefragt, weil ein Shop, der liegt nicht im Bereich von NRW, da können wir das nicht sehen, ob denn diese Spenden erfolgt sind, wie es auch propagiert wurde mal. Das weiß keiner, ob diese externe Gesellschaft das gemacht hat. Sie sind nicht dazu verpflichtet. Ich weiß es jetzt halt nur beim Klabautermann, da habe ich es gesehen, das Geld ist da. Das ist aber natürlich sehr, sehr nah an den Piraten gewesen, durch Michel, den ehemaligen ersten Vorsitzenden. Das ist schon klar, aber der Rest, ja gut, die versprechen dir irgendwas, ob es gehalten wird, da kannst du keine Kontrolle drüber ausüben. Keine Chance, echt nicht. Gut, und der interne Shop wird sich nicht mit Spenden befassen, um da einfach die Geschäfte sauber getrennt zu halten. Ja gut, braucht er ja dann auch nicht mehr, weil er ist ja innerhalb. Gut, ich könnte natürlich auf so eine Shopseite schreiben, spende noch zusätzlich. Das kann ich natürlich draufschreiben, aber das wird nicht über den Shop laufen, nicht über das Konto des Shops. Gut, was soll ich sagen? Hat noch irgendjemand eine Frage? Ich habe keine Frage, ich habe eine ganz große Bitte und einen Appell. Ich als Pirat bin ich entsetzt vom Verlauf, dass hier der Bund und NRW wie zwei Güterzüge aufeinander fahren. Keiner möchte gerne bremsen, obwohl beide die Möglichkeit haben, miteinander zu sprechen. Als Kaufmann grusel ich mich vor den nächsten 4 bis 6 Wochen, denn möglicherweise treten hier auf dem Markt 2 Piratenshops auf und ich stelle mir jetzt schon die erstaunten Gesichter vor, wenn ich irgendwo auflaufe und nach T-Shirt-Preisen frage oder Tassenpreisen oder sonst was und ich kriege dann zu hören, oh, Ihr Kollege war schon vor einer halben Stunde da. Das verstehe ich jetzt aber nicht und dem Tom wird es genauso gehen. Finde ich auch nicht besonders gut. Und mein Appell zum Schluss, ich appelliere an den Bund in Berlin, macht bitte Werbemittel, konzentriert euch auf Werbemittel. Die Partei braucht das. Es ist gruselig, was da draußen ist, nämlich gar nichts. Ihr könnt ja mal in Niedersachsen fragen, wie die ausgestattet sind. Und lasst bitte Profis den Shop in NRW machen. Und wenn es vernünftig ist, hängt euch rein. Das ist mein Appell. Dankeschön. Also da appelliere ich mit und gegen. Das war zu erwarten, ja. Also mit appelliere ich, dass wir uns, das habe ich von Anfang an gemacht, dass wir das Ganze koordinieren. Wenn unterschwellig rüberkommt, dass NRW die Profis hat, der Bund nicht, möchte ich dem widersprechen. Ich möchte überhaupt, mein Appell wäre, aus diesen ganzen Statements die Polarisierung rauszulassen. Also es gibt nicht den Bund, es gibt nicht NRW, sondern letztlich gibt es da einen Haufen von Leuten, die halbwegs unorganisiert, halbwegs organisiert sind und eine Idee haben, wo am Ende des Tages sowas Gutes für die Piratenpartei erreichen wollen. Und das ist richtig, wir werden eine Wettbewerbssituation mit hoher Wahrscheinlichkeit haben. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Ich habe da kein Problem mit, also nicht kein Problem in Bezug von ich fahre NRW an die Wand oder so, sondern ich habe kein Problem, es gibt andere Shops, die Piraten Sachen verkaufen. Wir sind halt dann der interne Shop der Piratenpartei. Wir verkaufen vielleicht nicht das hohe Sortiment wie der NRW-Shop. Es wird sich im Laufe der Zeit einpendeln, wer wo wie was macht. Wir müssen gar nicht so viel machen, weil wir halt sehr schnell relevant werden für die Geschichte Parteienfinanzierung und im Laufe der Zeit werden sich diese Wogen sowieso glätten. Also spätestens dann, wenn die übernächsten Vorstände da sind, gehe ich davon aus, dass da irgendwo auf ein Agreement am Ende des Tages sichtbar sein wird. Ja, dann möchte ich dazu sagen... Bevor, bevor du zum Ende kommst. Letzte Wort für Tobi. ich muss noch mal etwas zu dem zwischendurch sagen, Thomas, wo du gesagt hast, ich soll nicht auf Swanheld rumhacken. Es liegt mir fern, auf einem Piraten rumzuhacken. Der Grund meiner Enttäuschung ist aber, Swanheld wurde mir präsentiert als die Verantwortliche von allen Seiten und dass ich natürlich schon enttäuscht bin, wenn wir zu einer konkreten Fragestellung haben oder mehrere, dass der die Verantwortliche dann auf die Einladung weder absagt noch da ist. Swanheld, sei mir nicht böse, ich sage so, wie es jetzt einfach war, das ist kein Rumhacken, das ist eine Faktensammlung und dass ich darüber natürlich ein bisschen enttäuscht bin. Aber nichtsdestotrotz, Swanheld an sich haben wir ja ein paar Wünsche alle geäußert. Wenn du dann da an der Stelle weitermachst, wäre es schön, wenn du da auch vielleicht eine Klärung herbeiführen könntest. Dann sag ich jetzt mal das allerletzte Wort. Falls Carsten ja auch noch was sagen möchte, ich frage lieber vorher, Carsten, möchtest du auch noch irgendwas sagen? Hey, jetzt bin ich gezwungen, was zu sagen. Toll. Richtig. Ja. Nein, ich sage jetzt nichts dazu. Gut, alles klar. Dann mache ich jetzt das mit der Abmoderation. Beziehungsweise vorher sage ich auch noch was. Ich würde mir wünschen, dass diese Sachen halt, also als Basispirat, dass diese Sachen irgendwo von beiden Seiten ordentlich auf einer Seite oder was zusammengeführt werden. Wir werden jetzt von uns, vom Kenntnis aus, das Pad veröffentlichen und alles, was ihr uns schickt. Aber irgendwie, dass man wirklich als Basispirat gucken kann, weil es sehr kontrovers ist, das Thema, sehr umstritten ist. Und ich denke, dass gerade da Transparenz und Aufklärung den Leuten hilft, sich zu informieren und ihre Meinung zu finden. Das wäre mein Appell an euch. Und vielleicht auch sich nochmal gucken, ob man sich zusammensetzen kann, nicht zusammen irgendwie den Zug aufs Gleis kriegt und nicht zwei Züge in der Nacht aufeinander zu. Aber das müsst ihr untereinander besprechen. Ich bin da kein Babysitter oder sonst irgendwas. Ansonsten bedanke ich mich an Michael, Carsten, Tom und Tobias, dass ihr da wart. Dem Krenes die Möglichkeit gegeben hat, diese 1,5 Stunden aufzuzeichnen. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Intro- und Outro-Musik No Choices von Celestial Aeon Project. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.